Schön, dass so viele Leute heute zu der zweiten Veranstaltung der Reihe Buch und Kritik gekommen sind. Diesmal zu der Buchvorstellung Postmarxismus Revisited. Ich habe in meinen Unterlagen mal geforscht. Das Buch ist ja eine erweiterte Neuauflage von Transformation des Postmarxismus und ist fast 10 Jahre her, 9, um genauer zu sagen, 9 Jahre, als wir zur Buchmesse auch schon mal an der Fachhochschule das Buch Transformation des Postmarxismus vorgestellt haben. Ich bin jetzt mal so anmaßend zu sagen, viele von euch waren damals noch nicht dabei. Damals mit Clemens Nachtmann und Uli Krug, heute mit dem auch schon damaligen Herausgeber Stefan Krieger. Und mit Clemens Nachtmann und ich bedanke mich erstmal wieder bei den Unterstützern, so wie gestern, nämlich dem Aster der Universität Frankfurt, dem Jüdischen Jugend- und Studentenverband Hessen und der Jugendpresse Hessen. Ja, und dann werde ich jetzt einfach an Stefan übergeben, der anfangen wird. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und danke natürlich für die Einladung und die Gelegenheit, dass wir diesen Sammelband hier heute präsentieren können. Ich werde anfangen und ich werde versuchen, 2 Dinge zu machen. Ich werde kurz zu der eben schon angedeuteten Vor- und Entstehungsgeschichte von diesem heute vorzustellenden Sammelband ein bisschen etwas sagen und vor allem auch versuchen, jene Beiträge, die dort versammelt sind, die heute nur nicht durch ihre Autoren repräsentiert werden können, zumindest zu erwähnen und darauf hinzuweisen, damit Sie und ihr wisst, was euch da erwartet. Man kann natürlich wie immer dieses Buch dann nachher auch, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas vergünstigt erwerben. Und genau deswegen machen wir das Ganze natürlich auch hier. Und als zweites werde ich dann inhaltlich versuchen, etwas zu den Unterschieden zwischen Österreich und Deutschland zu sagen, weil das nämlich auch schon bei der Erstauflage, der, wie man übrigens sieht, sehr viel dünneren Erstauflage, warum das so ist, dazu sage ich auch gleich noch etwas, der Fall war, weil diese Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland durchaus eine Rolle gespielt haben, wenn also bezüglich des Postmarxismus, was heißt postmarxistische Gesellschaft, was heißt postmarxistische Geschichte in Österreich und Deutschland. Normalerweise ist es immer sehr schwierig, so ein Sammelband zu präsentieren, deswegen bin ich doppelt froh, das heute gemeinsam mit Clemens Nachtmann machen zu können. Zum einen, weil Clemens mit 2 Beiträgen in diesem Band vertreten ist, die alleine wahrscheinlich gut die Hälfte dieses Buches ausmachen. Und zum anderen, weil ich etwas stimmlich angeschlagen bin. Ich bitte das zu entschuldigen, wenn ich zwischendurch irgendwelche Hustenanfälle kriege, aber dann kann Clemens ja einfach weiterreden. Zunächst also kurz zur Vorgeschichte von diesem vorliegenden Band. Steve hat einleitend schon gesagt, das ist nicht einfach eine Neuauflage, sondern es ist eine sehr stark erweiterte und zum Teil auch geänderte Neuauflage. Dieser erste Band unter dem Titel Transformation des Postmarxismus ist 2003 erschienen und auch der hat quasi eine Vorgeschichte. Auch das war nicht einfach eine irgendwie akademische Fingerübung, wo man gedacht hat, naja, machen wir mal wieder ein Sammelband, so wie man das auf der Uni normalerweise macht. Mir liest dann keiner und irgendwie geht es da auch um nichts, sondern da ging es sehr wohl um etwas. Das war eine ganz unmittelbare Intervention. Die Beiträge, die in diesem Band versammelt sind und die sich jetzt im zweiten Teil dieser Neuauflage größtenteils wiederfinden, sind größtenteils hervorgegangen aus einem Kongress, den wir im Jahr 2001 in Wien organisiert haben, wo unter anderem der schon erwähnte Uli Krug und Clemens Nachtmann auch referiert haben. Und dieser Kongress war eine Reaktion auf die seit dem Jahr 2000 in Österreich an der Regierung seiende schwarz-blaue Koalition. Auf der einen Seite, also eine Koalition aus der konservativen österreichischen Volkspartei, der Schwesterpartei der CDU und der FPÖ, also der Partei damals noch unter dem Führer Jörg Haider, der bekanntlich mittlerweile von uns gegangen ist. Und auf der anderen Seite gab es zu der Zeit in Deutschland auch etwas relativ Neues, nämlich diese rot-grüne Koalition, womit in gewisser Weise die Generation der 68er, dieses Milieu der 68er plötzlich die Geschicke des Nachfolgestaates des Dritten Reiches bestimmt hat, also in dieser Koalition von Joschka Fischer und Gerhard Schröder. Und auf diesem Kongress war das quasi der unmittelbare Hintergrund vor dem man sich nochmal die Frage gestellt hat, was bedeutet denn eigentlich dann heute, beziehungsweise damals im Jahr 2000, gut 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eigentlich postnationalsozialistische Gesellschaft. Weil diese Beiträge von 2003 eben sich nicht nur ganz unmittelbar mit der schwarz-blauen Koalition in Österreich und der Rot-Grünen in Deutschland beschäftigt haben, sondern doch sehr grundsätzliche Überlegungen zum Nachwirken des Nationalsozialismus, zum Fortwesen des Nationalsozialismus beinhaltet haben, erschien uns so eine Neuauflage jetzt nach gut 10 Jahren angemessen. Ich liefere das, glaube ich, ganz richtig gesagt. Die meisten von euch haben ja wahrscheinlich diesen ersten Sammelband 2003 noch nicht mitbekommen. Aber eine reine Neuauflage wäre uns halt auch etwas merkwürdig vorgekommen, denn in den letzten 10 Jahren hat sich doch einiges geändert und dementsprechend gibt es 3 sehr ausführliche neue Beiträge, die in dem ersten Teil dieses Bandes vertreten sind. Der eine ist von Clemens Nachtmann, wo er dann selber einiges zu sagen wird und wir versuchen, die anderen zumindest zu erwähnen. Bei diesen damaligen Diskussionen war man in Österreich als Reaktion auf diese Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Jörg Haider mit einer österreichischen Verhältnisse sehr breiten Protestbewegung konfrontiert, die natürlich all die Blödheiten, die man früher schon aus der Linken und aus der antifaschistischen Linken irgendwie kannte, nochmal wiederholt hat und quasi neu aufgelegt hat. Die einen wollten dort die ganze Zeit von Staat und Kapital reden, aber haben natürlich über so Dinge wie Antisemitismus und auch Rassismus der österreichischen Bevölkerung geschrieben. Und gegen die anderen, wenn sie dann mal den Antisemitismus thematisiert haben, nichts von Staat und Kapital hören wollten. Und das unter anderem darauf zielten natürlich diese Beiträge. Vor allem aber ging es eben darum, diesen Begriff des, damals war das noch eher unter dem Begriff des Postfaschismus, aber in vielen Zusammenhängen ist vielleicht der Begriff des Postnazismus, der also auch immer die Besonderheit des Nationalsozialismus gegen so einen allgemeinen Faschismusbegriff hervorhebt. Gegen diese Dinge sollte dieser Begriff also stark gemacht werden. Natürlich hat man sich da bei fast allen Sachen, die Leute so aus diesem Umfeld betreiben, auf jemanden wie Adorno bezogen. Viele von euch werden diesen Text von ihm von Ende der 50er Jahre kennen. Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Wo sich eben unter anderem dieser sehr wichtige Satz und Hinweis von Adorno findet, dass er das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher erachtet als das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Also das war damals zum ersten Mal, dass die NPD nach 1945 wieder zumindest auf Länderebene eine relative Wahlerfolge hatte und dann ging so eine Diskussion los, oh, jetzt kommen die Nazis wieder und bedrohen die Demokratie. Und schon damals hat immer wieder Warner darauf aufmerksam gemacht, dass es viel mehr um das Fortwesen des Nationalsozialismus in der Demokratie geht. Er schrieb damals, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, der Nationalsozialismus lebt nach und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so monströs war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam, ob die Bereitschaft zum unsäglichen Fortwesen in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern. Soweit Adorno. Dieser Begriff des Postnazismus versucht nun also die Tatsache zu fassen, dass 1945 natürlich das Morden geendet hat, schlicht und einfach durch den Sieg der überlegenen militärischen Schlagkraft der Alliierten, dass aber eben nicht diese vielbeschworene Stunde Null einfach stattgefunden hat. Sondern dieser Begriff des Postnazismus zielt darauf, dass die nachnationalsozialistischen Demokratien Struktur- und Ideologieelemente natürlich in modifizierter Form in sich aufgenommen haben. Und ich denke, Clemens wird dann noch ein bisschen genauer vielleicht was zu diesen Begriffen auch Postnazismus und Postfaschismus sagen. Auf jeden Fall macht er das in seinen Beiträgen nochmal sehr ausführlich, denn er war bereits in den 90er Jahren eigentlich jemand, der mit mehreren Beiträgen, quasi Beiträgen, die sich vorausgegangen sind, diese Begriffe sehr früh schon versucht haben, in die Diskussion zu bringen. In diesen Beiträgen von 2003, die also im zweiten Teil dieses Bandes versammelt sind, geht es dann um so Fragen wie das Verhältnis von Arbeit, Staat und Kapital. Also inwiefern unterscheidet sich das in diesen nachnationalsozialistischen Ländern zum Beispiel von diesen angelsächsischen Modellen? Es geht um die Frage dieser umstandslosen Allgemeinwohlverpflichtung. Ja, mit diesem, was man ja schon von der NSDAP kannte, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, was bekanntlich viele Linke unterschreiben würden, ob das nicht gerade durch die Erfahrung des Nationalsozialismus in einer ganz spezifischen Form sich in Deutschland und Österreich darstellt. Und natürlich geht es in diesen Beiträgen dann auch um den nachnationalsozialistischen Antisemitismus, der nun bekanntlich nicht einfach da wieder anknüpft, wo er 1933 gestanden ist, oder auch nicht einfach so wie bei den Nazis fortexistiert, sondern gewisse Modifikationen unterläuft, bis hin zu den aktuellen Diskussionen, die dann in fast allen Beiträgen dieses Bandes eine ganz zentrale Rolle spielen, inwiefern sich in dem Hass auf Israel, in diesem Antizionismus, sich dieser nachnationalsozialistische Antisemitismus besonders deutlich zeigt. Es gibt Beiträge, um das nur kurz zu erwähnen, zum Beispiel, um vielleicht auch die Bandbreite vor allem des damaligen Bandes etwas deutlich zu machen, zum Beispiel von Ulrich Enderwitz und von dem schon erwähnten Uli Krug. Und die Bandbreite sieht man da vielleicht daran, dass die beide versuchen, sich über dieses Verhältnis von Kapital, Arbeit und Staat Gedanken zu machen, aber doch zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und das ist in dem Text von Uli Krug und übrigens auch in dem einen Text von Clemens Nachmann eine, wie ich denke, sehr notwendige und richtige Kritik auch an den Vorstellungen von Ulrich Enderwitz gibt, beziehungsweise an den Konsequenzen, die er aus seinen Überlegungen zieht. Und es gibt dann eine Reihe von Beiträgen, die sich mit der speziellen Situation in Österreich nochmal beschäftigen. Es gibt von mir und meinem Kollegen Florian Makel einen Beitrag, der so die nachnationalsozialistische Geschichte in Österreich nachzeichnet. Da werde ich schlagwortartig nachher gleich noch ein bisschen was zu sagen. Von Heribert Schiedl, der in Österreich so als der Rechtsextremismus-Experte irgendwie gehandelt wird, einen thesenhaften Text zu der Besonderheit des österreichischen Syndroms, wie er das nennt, also wo er versucht, zumindest ein paar Anregungen zu geben, warum das denn so ist, dass viele Sachen, die man natürlich in anderer Form in einer anderen Gesellschaft kennt, warum Dinge wie diese unglaubliche Autoritätshörigkeit, der Antiliberalismus in all seinen Ausprägungen in Österreich so besonders stark und auch noch mal stärker als in der Bundesrepublik Deutschland ausgeprägt ist. Zwei Beiträge aus dem früheren Band sind hier nicht mehr enthalten. Einerseits leider ein Beitrag von Johannes Angioli, dem wir kurz nach seinem Tod diesen Band damals auch gewidmet hatten. Wen interessiert, warum das so ist, kann gern in einer Fußnote, da gibt es einen Link in dieser Neuauflage, unter diesem Link nachlesen, warum das so ist. Auf der Musik das jetzt noch lange auszubreiten, das hat schlicht und einfach juristische und ein paar andere Gründe. Und es gibt noch einen anderen Beitrag, nämlich von Simone Lina Hartmann und mir, den wir damals geschrieben hatten, der nicht mehr enthalten ist, weil er sich einfach mit einer Kritik dieser damaligen sehr breiten Protestbewegung in Österreich gegen die schwarz-blaue Koalition auseinandersetzt und die ist einfach bereits im Jahr 2002 mehr oder weniger sanft entschlafen und schien uns nicht mehr aktuell. Die am Ende dieses Beitrags geäußerte Vermutung allerdings scheint mir nach wie vor nicht nur aktuell zu sein, sondern hat sich leider bestätigt. Wir haben dort vermutet, dass, Zitat aus dem damaligen Beitrag, diese Linke keinen Beitrag zur gesellschaftlichen Emanzipation, sondern zur allgemeinen Regression leisten wird. Wie gesagt, das hat sich, denke ich, muss man im Jahr 2012 leider konstatieren, voll oft bestätigt, nicht zuletzt aufgrund des trotz aller Diskussionen, trotz aller Kritik nach wie vor grassierenden linken Antisemitismus. Ich habe vor ein paar Tagen erst gesehen, dass diese Veranstaltungsreihe ja in Memoriam Arno Lustiger stattfindet, was mich sehr freut, was ich sehr sympathisch finde. Und da vielleicht nur ein Beispiel für so einen linken Antisemitismus nochmal, nur um auch den Arno Lustiger zumindest irgendwie kurz zu erwähnen. Ich selber beschäftige mich, glaube ich, mittlerweile, ich habe das vorhin im Zug nochmal nachgedacht, seit fast 25 Jahren mit Antisemitismus in der Linken. Das nervt ja auch schon wahnsinnig. Und man denkt dann immer so, man kennt wirklich alles. Ne? Also man kennt so. Es ist aber doch immer wieder so, dass man immer wieder auf so einzelne Details und Begebenheiten gestoßen wird. Und wie Arno Lustiger das letzte Mal in Wien war, er war dort war auf einem Vortrag, auf Einladung von der Bnei-Brit-Loge und hat da auch über linken Antisemitismus referiert und hat ein Beispiel gebracht, was vielleicht gar nicht so frappierend ist, aber was für mich zumindest neu war. Und ich finde, jedes einzelne dieser Beispiele zeigt eigentlich, wie verkommen große Teile dieser Linken sind. Arno Lustiger hat damals, das muss so um das Jahr 2003 auch herum gewesen sein, erzählt, dass es in einem Pariser Vorort einen großen Friedhof gibt, wo zahlreiche Resistance-Kämpfer und Kämpferinnen beerdigt sind, fast durchgängig Juden und Jüdinnen. Und auf dem Grabstein von diesen Resistance-Kämpfern prangt aber ausnahmslos das christliche Kreuz. Und nun gab es schon relativ lange, seit dem Jahr 2000, also es gab die Forderung schon sehr lange und seit dem Jahr 2000 halt etwas stärker, unter anderem auch unterstützt von Arno Lustiger natürlich die Forderung, also das nun endlich mal durch Davidsterne zu ersetzen, was endlich auch den nach wie vor ja völlig unterschätzten Anteil von Juden und Jüdinnen an dem bewaffneten Widerstand gegen Nationalsozialismus hervorheben würde. Dieser Pariser Vorort hat aber, wie leider mehrere Pariser Vororte, einen parteikommunistischen Bürgermeister. Und der hat mit der Begründung, dass der Davidstern das Symbol des imperialistischen Aggressorstaates Israel ist, gesagt, so etwas wird auf seinem Friedhof niemals aufscheinen. Das nur als ein kleines Beispiel und um Arno Lustiger da nochmal kurz mit reinzunehmen. Die Verkommenheit großer Teile der Linken, von der ich bereits gesprochen habe, zeigt sich heute ganz sicher insbesondere an der leider nach wie vor zu konstatierenden völligen Unfähigkeit dieser Linken, ein adäquates Verständnis des Zionismus zu formulieren und eine adäquate Kritik des islamischen Dschihadismus. Und das zeigt sich auch nicht zuletzt an ihrem, wie ich denke, völlig abgehalfterten traditionellen Antifaschismus. Ein Antifaschismus, der sich in Beschwörungen einer braunen Gefahr gefällt, aber zum Beispiel keinen Finger krumm macht, wenn der Eröffnungsredner der Teheraner Holocaust-Leugner-Konferenz, also der damalige iranische Außenminister Mottaki, von seinem österreichischen Amtskollegen empfangen wird. Eine Linie, die ebenfalls keinen Finger krumm macht, wenn der deutsche Außenminister, wie zuletzt Ende 2011, seinen iranischen Amtskollegen, den ehemaligen Chef des iranischen Atomprogramms Ali Akbar Salehi, empfängt. Und eine Linke, die auch keinen Finger krumm macht, da darf man sich gerne auch hier im Raum angesprochen fühlen, wenn dieses iranische Regime sich hier in Frankfurt, nämlich auf der Buchmesse, breit macht, genau jetzt in diesem Augenblick und im Vorfeld auch noch öffentlich ankündigt, es werde dort seine Propaganda gegen, wie die das nennen, gegen das zionistische Regime mittels eines eigenen Standes verbreiten. Eine derartige Dialogpolitik mit dem iranischen Regime, also wie sie in diesen bis vor kurzem auch stattfindenden Besuchen auch des iranischen Außenministers in Deutschland und Österreich zum Ausdruck kommt, aber eben auch in dieser kulturpolitischen Flankierung, wie durch solche Auftritte hier bei der Frankfurter Buchmesse, durch solch eine Dialogpolitik des iranischen Regimes, das Deutschland ja schon wiederholt öffentlich angeboten hat, zur endgültigen Überwindung der Nachkriegsordnung beizutragen, solch eine Dialogpolitik, denke ich, ruft sehr gut in Erinnerung, dass eine Kritik des Postnarzissmus stets auf eine, wie Clemens Nachtmann das in seinem Beitrag sehr treffend schreibt und wahrscheinlich dazu noch einiges sagen wird, auf eine internationale Konstellation zielt. Und also sich keineswegs, so eine Kritik des Postnarzissmus, sich keineswegs allein mit Entwicklungen in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen hat. Und weil das so ist, ist eine ganz zentrale These von diesem Sammelband, die sich eigentlich durch fast alle Beiträge, vielleicht mit Ausnahme von dem von Ulrich Enderwitz, durchzieht, dass eine global orientierte Kritik dieser postnarzistischen Konstellation heute konstatieren muss, dass sich das Zentrum zumindest der offenen antisemitischen Agitation nach 1945 ganz einfach verschoben hat, und zwar verschoben hat von Europa in erster Linie in den arabischen und islamischen Raum. Nachdem die Deutschen und ihre Hilfsvölker, also den ganzen Letten, Litauer, Ukrainer und all die anderen, die sich ja bekanntlich redlich bemüht haben, sich in das deutsche Vernichtungswerk zu integrieren, nachdem also die Deutschen und ihre Hilfsvölker ja nicht nur bewiesen hatten, dass man seinen eigenen wahnhaft projektiven Antikapitalismus bis hin zu sowas wie industrieller und, um dem Zynismus der Sache gerecht zu werden, handwerklich betriebener Menschenvernichtung steigern kann, sondern nachdem sie vor allem auch vor der ganzen Weltöffentlichkeit gezeigt hatten, dass man selbst nach der totalen militärischen Niederlage für so ein Verbrechen so gut wie keine Konsequenzen zeitigen muss, also nachdem sie nicht nur bewiesen hatten, man kann das machen, sondern sie auch bewiesen hatten, es passiert einem de facto nichts, wenn man so etwas macht. Im Gegenteil, als Resultat davon gibt es Wirtschaftswunder. Ja. Danach kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, was für eine ungemeine Attraktivität so ein pathologisches, sowohl mörderisches als auch selbstmörderische Krisenlösungsstrategie, wie die Deutschen aus dem Nationalsozialismus vorexerziert haben. Das kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, was für eine Attraktivität das für heutige antisemitische Massenbewegungen und Banden in anderen Weltregionen haben musste. Das ist, wie gesagt, so eine Grundüberlegung, so eine Grundthese, die sich eigentlich durch fast alle Beiträge dieses Bandes zieht und da in unterschiedlichen Variationen in gewisser Weise dann immer noch mal ausgeführt wird. Wir leben heute offensichtlich ja in so einer Art Zeitalter der Konkurrenz zwischen so einem abendländischen Vernichtungswahn auf der einen Seite und diesem islamischen Dschihadismus auf der anderen Seite. Also eine Konkurrenz zwischen zwei Bewegungen, die sich ja in Wirklichkeit sehr ähnlich sind, die aber trotzdem in gewisser Weise aufeinanderprallen. Und damit bin ich kurz nochmal bei den beiden neuen Beiträgen, außerdem von Clemens Nachtmann. Ich versuche nämlich in meiner relativ umfassenden Einleitung, ausgehend von zwei Dingen, genau auf dieses komische Verhältnis, was auch die heimischen Fremdenfeinde gegenüber dem Islam entwickelt haben, einzugehen. Einerseits anhand dieses fürchterlichen Kampfbegriffes der Islamophobie, der in den letzten 10 Jahren ja regelrecht Karriere gemacht hat, also seitdem wir diese Erstauflage herausgebracht haben. Und vor allem damit im Zusammenhang stehen, angesichts der Reaktionen und der Diskussionen über diesen norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik. Ja, also seitdem, glaube ich, kann man sagen, dass dieser Islamophobiebegriff mehr oder weniger durchgesetzt ist. Also da haben den plötzlich alle übernommen, der sowohl im Feuilleton als auch in akademischen Diskussionen, weist man da mittlerweile ziemlich auf Granit, wenn man überhaupt nur ein paar kritische Einwände gegen diesen Begriff verwendet und zum Beispiel darauf hinweist, dass das ein Kampfbegriff ist, den Islamisten natürlich für sich quasi erfunden haben, um sich einfach gegen Kritik zu immunisieren. Vor allem aber thematisiert auch Gerhard Scheidt, der den weiteren neuen ergänzenden Beitrag in diesem Buch geschrieben hat, genau dieses ambivalente Verhältnis der Dschihadisten, und der thematisiert genauso die linken Sympathien für den Islam und darüber hinaus vor diesem Hintergrund dann auch die Bedeutung der postnarzisstischen Konstellation für die Diskussionen über die Herausbildung eines europäischen Souveräns, die ja gerade jetzt angesichts der ganzen Krisenthematik vielleicht nochmal besondere Brisanz gewinnt. Auf diese ganze Begeisterung von NPD, FPÖ oder auch anderen rechtsradikalen, also die dezidiert rechtsradikalen Gruppen in Europa für den Islam, also diese Behauptung, irgendwie die europäischen Rechtsradikalen seien üble Islamfresser, doch ziemlich konterkariert, können wir vielleicht nachher in der Diskussion nochmal zu sprechen kommen. Ich will als weiteres jetzt doch nochmal kurz auf die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland eingehen, wenn wir über den Begriff des Postnarzismus reden. Wenn ich das schaffe. Ich habe schon erwähnt, in Österreich und Deutschland ist die Nachkriegsgeschichte einfach sehr unterschiedlich verlaufen, und das macht sich bis heute bemerkbar. Ja, die österreichische und die deutsche Gesellschaft funktionieren in gewisser Weise anders. Österreich hat es nach 45 Jahren tatsächlich geschafft, sich als, wie es dann immer heißt, erstes Opfer des Nationalsozialismus darzustellen. Also nicht nur zu sagen, Österreich ist das erste Opfer, was rein formal, juristisch, völkerrechtlich korrekt wäre, sondern auch immer zu sagen, die Österreicher seien die ersten Opfer des Nationalsozialismus gewesen, was natürlich eine geharnischte Lüge gewesen ist, die aber aufgrund der Konstellation mit Kalter Krieg, und dass die Sowjetunion gesagt hat, gut, wenn ihr neutral seid, dann dürft ihr das behaupten, das ist eine Lüge, die quasi in den Stand einer geschichtlichen Tatsache erhoben wurde. Und das hat Konsequenzen gehabt, das hat unter anderem die Konsequenz gehabt, dass das kleine bisschen, das Minimale an Versuchen einer Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder auch der Re-Education, wie sie die Westalliierten den Westdeutschen aufgenötigt haben, aufgezwungen haben, dass selbst dieses kleine bisschen in Österreich schlicht einfach nicht existiert hat. Dass es das gar nicht gab. Das ist eben auch sowas wie, das war ja auch in Deutschland eine völlige Ausnahme, dass Leute wie Adorno Horkheimer oder auch eine Reihe von den jüdischen Professoren, die dann in Berlin politische Wissenschaften und so etwas unterrichtet haben, das waren zwar in Deutschland auch Ausnahmen, aber in Österreich gab es nicht mal diese Ausnahme. Ja? Dementsprechend gab es auch nicht dieses, wie auch immer, kritisch zu beurteilenden Aufbruch von 1968. Im Gegenteil, es gibt ein ganz sinnvolles Buch über 1968 in Österreich, das heißt, wie 1968 eine heiße Viertelstunde. Und das hat, wie gesagt, diese doch andere Nachkriegsgeschichte hat bis heute Auswirkungen. Ich will damit nicht sagen, dass es jetzt irgendwie in Deutschland besser ist und in Österreich schlimmer, sondern es ist anders. Die postnazistische Gesellschaft funktioniert anders, sie funktioniert in gewisser anachronistischer. Also man findet in Österreich noch viel eher so Dinge, die man aus der Bundesrepublik eigentlich wenn dann aus den 50er und 60er Jahren noch kennt. Diese aggressive Vergangenheitsabwehr, dieses, da reden wir gar nicht drüber, dieses Aufrechnen von Schuld. Also diese modernisierte Vergangenheitspolitik aus Deutschland, zu der ich dann auch gleich noch als letztes ein paar Punkte sage, die ist in Österreich bei weitem noch nicht so durchgesetzt. Und das äußert sich dann unter anderem eben in so Dingen, das Augenscheinlichste ist, dass es halt eine Partei wie die FPÖ gibt, ja, die also unmittelbar aus der NSDAP mehr oder weniger vorgegangen ist und die in Umfragen bis zu 30% hat im Augenblick. Also stimmenstärkste Partei ist. Die werden Kanzlerkandidaten aufstellen bei der nächsten Wahl. Ist in Deutschland unvorstellbar. Ne? Die NPD, die krebst da irgendwie in irgendwelchen ostdeutschen Käffern rum, und es ist natürlich gefährlich, wenn man sowas gegen die machen und so weiter und so fort, aber es ist natürlich eine völlig andere Situation als in Österreich. In Österreich gibt es einen stellvertretenden Parlamentspräsidenten, also das wäre so, als wenn man jetzt über den Stellvertreter von Lammert in Deutschland reden würde, den Martin Graf, der ist Mitglied, also nur um das ein bisschen zu illustrieren, ja, der ist Mitglied der Burschenschaft Olympia. Die Burschenschaft Olympia ist nicht irgendeine Burschenschaft, das ist eine richtig, also in Österreich würde man das jetzt aus juristischen Gründen so formulieren, das ist eine Burschenschaft, die eine offensichtliche Scharnierfunktion zwischen dem gerade noch regalen Rechtsradikalismus und dem offenen militanten Neonazismus hat. Die laden halt Neonazis aus Deutschland ein, die dann so Sachen singen auf ihren Buden wie bei 6 Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an und so. Also da ist dieser Mann Mitglied. Und er wurde nicht nur mit den Stimmen der FPÖ, sondern auch mit den mehrheitlichen Stimmen der Konservativen und mit Teilen der Stimmen der Sozialdemokraten zum stellvertretenden Parlamentspräsidenten gewählt. Ich würde behaupten, das ist in Deutschland unmöglich. Das würde so nicht passieren. Ein letztes Beispiel, was damit im Zusammenhang hängt, der sogenannte WKR-Ball, das ist der Wiener Kooperationsring, das ist der Zusammenschluss von all diesen Burschenschaften, also der Olympia und ähnlich gelagerten Vereinen. Die feiern einmal im Jahr einen großen Ball, und zwar nicht irgendwo, sondern in der Wiener Hofburg, das ist der Sitz des österreichischen Bundespräsidenten. Dieses Jahr fand dieser Ball am 27. Januar statt, also dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Ja, und das sind Burschenschaften, die ich mit, glaube ich, hinlänglich charakterisiert habe gerade. Und das passiert irgendwie jedes Jahr so in Österreich. Das wäre in etwa so, als wenn die NPD ihren nächsten Parteitag am 9. November im Schloss Bellevue abhält. Und jeder weiß, das geht nicht in Deutschland, das wird so nicht passieren. Ja. Das also nur kurz zur Illustration. Natürlich ist es trotzdem so, dass seit ein paar Jahren nun jenseits von FPÖ und BZÖ auch in Österreich vorsichtige Schritte zu so einer Art modernisierten Vergangenheitspolitik gesetzt werden. Es gab 2005 ein sogenanntes Gedankenjahr, wo dann an möglicher Sachen gedacht wurde, wo man schon gemerkt hat, dass man doch so auch in die Richtung geht, weg von diesem antiquierten Verharmlosen und Beschweigen hin zu einer zeitgemäßeren Form der Auseinandersetzung. Und auch die etablierte Forschung zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Österreich konstatiert heute im Vergleich zur Situation von vor 10 Jahren, also im Vergleich zu der Zeit, wo wir diese Erstauflage herausgebracht haben, das ist ein Zitat von Heidemar Riul, das ist so die Mainstream-Politikwissenschaftlerin, die sich mit sowas beschäftigt, Zitat, die Bereitschaft zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus gehört mittlerweile, also 2012, zum kulturellen Erwartungshorizont. Und das stimmt mittlerweile zumindest so für den akademischen linksliberalen, aber auch Mainstream-Bereich in Österreich. Genauso wie in Deutschland gehört es aber eben ganz und gar nicht zum kulturellen Erwartungshorizont, dass man, und ich werde darauf noch ein paar Mal zu sprechen kommen, dass man mit Holocaust-Leugner-Regimes wie dem in Teheran eben zum Beispiel keine diplomatischen Beziehungen unterhält oder auch keine Geschäfte treibt. Und diesbezüglich unterscheiden sich die beiden Nachfolgestaaten des Dritten Reiches, also Österreich und Deutschland, so gut wie gar nicht voneinander, mal abgesehen davon, dass Österreich halt viel unwichtiger ist als Deutschland. Beide, Österreich und Deutschland, waren über 30 Jahre hinweg und sind es bis heute in gewisser Weise die Avantgarde, wenn es darum ging, dem Regime in Teheran zum einen aus der politischen Isolation zu helfen. Das war Hans-Dietrich Genscher als erster NATO-Außenminister, der in den 80er Jahren in den Iran gereist ist, als sie völlig isoliert waren. 2 Monate vorher war der österreichische Außenminister da. Vor allem aber waren es Österreich und Deutschland, die in den letzten 30 Jahren die Avantgarde waren, wenn es um den Ausbau der ökonomischen Beziehungen ging, die dieses Regime, das also Israel mit der Vernichtung droht, Konferenzen zur Leugnung des Holocaust organisiert. Und man könnte diese ganze Litanei jetzt runterbeten. Ich erspare mir das. Es gibt nämlich auch noch 2 Iran-Sammelbände, die ebenfalls kostengünstig heute zu werben ist, wo all diese Charakterisierung des iranischen Regimes, die mittlerweile ja nun auch eigentlich hinlänglich bekannt ist, nochmal länger und breiter nachgelesen werden kann. Dieses Regime also wurde gerade von den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus und wird von den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus bis heute mit am Leben erhalten. Was nun die postnarzisstische Normalität im heutigen Deutschland ausmacht, das, denke ich, lässt sich ganz gut mit einem einzigen Zitat eines deutschen Historikers zumindest illustrieren. Und zwar ein Zitat, das stammt von Eberhard Jeckel, also einem so mehr oder weniger sozialdemokratischen, sehr renommierten Faschismusforscher, und zwar von den Jubiläumsfeierlichkeiten, das hieß tatsächlich so, für das Holocaust-Mahnmal in Berlin, von dem Gerhard Schröder bekanntlich gesagt hat, er will, das soll ein Denkmal sein, zu dem man, Zitat Schröder, zu dem man gerne hingeht. Und dort verkündete Eberhard Jeckel im Mai 2010, also wo man das Jubiläum des Holocaust-Denkmals feierte, Zitat, in anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Und viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Diktum von Paul Celan, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das passende Motto des, seines Selbstverständnisses nach, ja, wiedergutgemachten Deutschlands, könnte mittlerweile vielleicht wiederum, um dem Zynismus der Sache gerecht zu werden, sowas lauten wie, Vergangenheitsbewältigung ist ein Meister aus Deutschland. Und weil das so ist, ist es ja wirklich so, man kann den Fernseher heute in Deutschland gar nicht mehr anschalten. Und das ist eine völlig andere Situation als in den 80er Jahren oder so. Ohne dass einem irgend so ein Historikerdarsteller wie Guido Knopp irgendwas über Hitlers Frauen, Hitlers Kämpfer, Hitlers Hundefeinde, Hitlers Hunde, ist das ja nicht, aber das sollte man ihm mal vorschlagen, Hitlers Helfer, Hitlers Krieger und so weiter und so fort erzählt. Und das ist eigentlich auch Vergangenheitspolitik 2012, also im heutigen Deutschland, über alles zu reden, um ja nichts zu begreifen. Die Mehrheit der Deutschen weiß offensichtlich inzwischen, was sie am Massenmord an den europäischen Juden hat und vor allem, wie politischer Mehrwert aus seiner vergangenheitspolitischen Bewirtschaftung gezogen werden kann. Und das geht dann in etwa so: Je mehr öffentliche Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit, desto besser kann man den ehemaligen Opfern der Deutschen und ihrer Hilfsvölker, also insbesondere den Israelis, Vorschriften machen. Je mehr Gedenken also an die ermordeten Juden, umso hemmungsloser kann man sich den Antisemiten von heute an den Hals schmeißen. Und das schaut dann zum Beispiel so aus, um das nur an einem Beispiel zu illustrieren, in meiner Einleitung in diesem kostengünstig zu erwerbenden Buch findet sich das natürlich alles ausführlicher. Das schaut zum Beispiel so aus, dass die beiden ehemaligen Vernichtungskrieger der Wehrmacht, nämlich Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker, also zwei der beliebtesten Politiker, die heute überhaupt noch durch die Gegend rennen in Deutschland, laut Zeit ist Helmut Schmidt sowieso der allerbeliebteste Politiker, das ist also diese beiden ehemaligen Vernichtungskrieger der Wehrmacht, gemeinsam mit einer ganzen Riege ehemaliger, hauptsächlich sozialdemokratischer europäischer Spitzenpolitiker, sich für Sanktionen und konkrete Maßnahmen einsetzen, aber eben nicht gegen das iranische Regime oder gegen seine Verbündeten, die Hamas und die Hisbollah, sondern gegen Israel, also gegen den jüdischen Staat, wenn der nicht nach der Pfeife von diesem Elder Statesman tanzen möchte. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, das ist allemal noch ehrlicher als die Politik von Helmut Schmidts aktueller Nachfolgerin, die sich bekanntlich rhetorisch gerne an die Seite von Israel stellt, aber eben auch so gut wie nichts daran geändert hat, dass mit der Bundesrepublik bis heute, trotz aller bisherigen Sanktionsbeschlüsse und all der Sachen, die natürlich in den letzten 2-3 Jahren passiert sind, dass bis heute der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches immer noch die wichtigste westliche Stütze des Regimes aus Ayatollahs und Pastaran ist. Es mag nun niemand mit Gewissheit zu sagen, wie groß im postnazistischen Deutschland die insgeheime Bewunderung für diesen antiwestlichen Führer des iranischen Regimes ist, und das heißt für den antiliberalen und den antisemitischen Führer dieses Regimes ist. Was die Deutschen allerdings mehrheitlich von jenem Staat denken, dem die Machthaber in Teheran regelmäßig Tod und Verderben an den Hals wünschen, das ist ja durchaus bekannt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Umfragen zu. Ich will nur einige kurz erwähnen, in Erinnerung rufen, so aus den letzten 10 Jahren. 2003, ich habe da diesen Fußballmann. 2003 hielten 65% der Deutschen laut einer EU-Umfrage Israel für die größte Gefahr für den Weltfrieden. Das war eine EU-weite Umfrage. Im EU-Durchschnitt waren das immerhin auch noch 59%. Und in Österreich, also wenn man Land sucht, wo es ein Tick schlimmer immer noch ist, als hier muss man nur in dieses, die Titanic, das man sehr schön bezeichnet hat, kleine kotelettförmige Land gucken, also in Österreich waren das 69%. 2004 erklärt über die Hälfte der Bundesbürger, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich und die Juden gemacht haben. Für Österreich gibt es eine recht aktuelle Zahl von 2011, das sind das 42% gewesen. 2007 positionierten sich laut einer BBC-Umfrage 77% der Deutschen eindeutig negativ gegenüber Israel. Und das ist eben auch insofern überhaupt kein Wunder, denn Israel erinnert und wird auch in aller Zukunft alle Deutschen und Österreicher daran erinnern, was die Deutschen in Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek und all den anderen Orten getan haben. Dass sich derartige Einstellungen der deutschen Bevölkerung nun keineswegs automatisch auf die Nahostpolitik der deutschen Regierung auswirken, das liegt in erster Linie an dieser Special Relationship, die dem postnazistischen Deutschland in der Nachkriegszeit zu Israel aufgenötigt wurde. Und ich betone, dass mit dem aufgenötigt wurde. Die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem österreichischen Postnazismus, die werden durchaus auch am Beispiel der Beziehungen zu Israel deutlich. Während Deutschland sich gezwungen sah und weitgehend auch noch sieht, und auch hier betone ich nochmal das gezwungen, denn ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht gibt es da auch für die Diskussion eine gewisse kleine Differenz zwischen uns, weil wenn ich den Ankündigungstext richtig verstanden habe, ging das doch so ein bisschen in die Richtung, nee, da gibt es gar nichts Besonderes. Also ich glaube, dass es gerade in dem Verhältnis zu Israel nach wie vor eine Besonderheit gibt von Ländern wie Österreich und insbesondere von Deutschland. Während Deutschland sich also gezwungen sah und weitgehend auch noch sieht, israelische Anliegen in internationalen Gremien in der Regel zu unterstützen, zumindest solange sie deutschen Wirtschaftsinteressen nicht allzu sehr entgegenstehen, hatte Österreich eben gerade aufgrund seiner vorhin kurz umrissenen Opferideologie überhaupt noch nie ein Problem damit, sich bei entsprechenden Abstimmungen eben nicht nur zu enthalten, sondern ganz offensiv zu Ungunsten von Israel zu stimmen. Zuletzt beispielsweise bei der Aufnahme Palästinas in die UNESCO Ende 2011. Vor diesem Hintergrund, denke ich, kann auch die Tatsache, dass der Deutsche Bundestag das einzige europäische Parlament war, in dem das Aufbringen dieser Hamas-Solidaritätsflotte durch die israelische Armee im Sommer 2010 eine Resolution gegen das Vorgehen der IDF ohne Gegenstimme verabschiedet hat. Ja, also wenn es um Israel geht, kennen die Deutschen keine Parteien mehr, und da hat die CSU plötzlich lobende Worte für die Linkspartei übergehabt. Anstatt das als eine großartige Möglichkeit zu sehen, ihren Antikommunismus da irgendwie auszuleben, haben sie plötzlich Norman Pech und solche Leute gelobt und haben gesagt, naja, jetzt haben sie mal endlich was Richtiges gesagt. Der Bundestag war also das einzige europäische Parlament, die einstimmig, ohne Gegenstimme, eine Resolution verabschiedet haben gegen dieses Vorgehen. Und vor dem Hintergrund des eben Gesagten kann das wirklich als ein Schritt hin zum Bruch mit dieser postnazistischen Normalität gesehen werden. Eine Normalität, in der die stets behauptete Verpflichtung gegenüber Israel ja doch zu den letzten noch sichtbaren Resten der Erinnerung an die deutsche Schuld gehört hat. Noch deutlicher als vor 10 Jahren, denke ich, also noch deutlicher als zur Zeit auch der Erstauflage von diesem Band, zeigt sich, dass sich in Deutschland heute das Nachleben des Nationalsozialismus eben nicht in erster Linie in der Gefahr von faschistischen Massenaufmärschen oder auch nicht in so einem klassischen Geschichtsrevisionismus, wie man es früher vor allem auch so vom rechten Flügel der CDU, der Unionsparteienkante artikuliert, sondern das artikuliert sich beispielsweise in diesem Appeasement gegenüber den unterschiedlichen islamischen Dschihadisten, und es artikuliert sich in einer Delegitimierung des Zionismus, eine Delegitimierung, die einstweilen im politischen Mainstream natürlich noch als Kritik an der konsequenten Selbstverteidigung Israels daherkommt, da ist das Schlagwort dann immer das von der Unverhältnismäßigkeit, während der Frontalangriff auf den jüdischen Staat in der Regel noch Islamisten, Nazis und derzeit in Europa natürlich am publikumswirksamsten vermeintlich radikalen Linken überlassen bleibt. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Soll ich noch ein bisschen weiterreden? Oder? Ich kürze es mal ein bisschen ab. Ich hätte dann, ja, viel ist das eh nicht mehr. Das heißt natürlich alles nicht, dass jetzt diese klassische Schuldabwehr, das Relativieren, das Aufrechnen der deutschen Verbrechen völlig verschwunden wäre. Es wird aber eben heute nicht mehr wie noch bis in die Regierungszeit von Helmut Kohl hinein von irgendwelchen Reaktionären, von irgendwelchen Deutschnationalen in der CDU oder so proklamiert, sondern genau von diesem rot-grünen Milieu, was gerade durch diese rot-grüne Koalition unter Fischer und Schröder quasi den Durchmarsch gemacht hat. Und das Paradebeispiel für sowas ist natürlich jemand wie Günter Grass. Die Einleitung zu dem Buch habe ich vor dieser ziemlichen Aufregung um sein sogenanntes Gedicht da geschrieben, was dann zu breiten Diskussionen geführt hat. Es gibt von Grass aber schon aus dem Jahr 2011 Sachen, also man sich auch denkt, also es gibt natürlich auch schon viel früher Sachen von ihm, wo ziemlich klar wurde, was das eigentlich für einer ist. Aber im Jahr 2011 hat er zum Beispiel ein Interview in der israelischen Tageszeitung Haaretz gegeben, das nicht zu einer breiten Debatte geführt hat, also wo es nur ganz vereinzelt Einspruch hier gegeben hat, wo Günter Grass grauenhafte Geschichtslügen auftischt. Ja? Also wo er die Zahl er nennt das deutsche Soldaten, er meint damit also die Vernichtungskrieger der Wehrmacht, die in der Sowjetunion über 20 Millionen Menschen ermordet haben, wo er die Zahl dieser Kriegsgefangenen um ein paar Millionen nach oben rechnet und dann vor allem die Zahl jener, die in der Sowjetunion als Kriegsgefangene umgekommen sind, auf, deutscher Mathematiker der ist, muss er mal bei einer Zahl landen, auf 6 Millionen hochrechnet, ja, was eine geharnische Lüge ist, das waren 1 bis 2 Millionen, ja, und die auch nicht, wie Günter Grass in diesem Interview sagt, liquidiert wurden, ja, sondern die weitgehend verhungert sind, und das ist natürlich ein unmittelbares Resultat dieser Politik der verbrannten Erde gewesen, die Deutschen beim Rückzug aus der Sowjetunion betrieben haben, unter der in der Nachkriegszeit in der Sowjetunion auch haufenweise Russen noch zugrunde gegangen sind. Wenn man sich das hernimmt, ja, also dass jemand da irgendwie diese Zahlen auch dermaßen offensiv fälscht, ja, und von Liquidierung von 6 Millionen deutschen Soldaten irgendwie spricht, denkt man sich, also das würde sich also kein Konservativer so einen offensiven Geschichtsrevisionismus trauen, und ich bin mir gar nicht sicher, ob so richtige Nazis sich das in dieser Offenheit heute trauen würden. Also dafür brauchst du mal wie Günter Grass. So. Weil das alles so ist, um das abzukürzen, macht es sicher auch keinen großen Sinn, heute immer wieder dieses, und das ist vielleicht auch schon eine gute Überleitung zu dem, was Clemens dann, glaube ich, erzählen wird, dieses Bild des hässlichen Deutschen auferstehen zu lassen, dem gegenüber sich ja vor allem dieser traditionelle Antifaschismus irgendwie bequem gegenüber eingerichtet hat, aber durchaus auch die ein oder andere Spielart einer sogenannten antideutschen Kritik. Wenn man, um das auch nur an einem Beispiel zu illustrieren, wenn man sowas wie eine klassische, erfolgreiche völkisch-nationalistische Mobilisierung heute in Europa ausmachen wollen würde, dann müsste man viel eher in so ein Land wie Ungarn sich anschauen. Ja? Also da gibt es das im ganz traditionell klassischen Sinne, eine völkisch-nationalistische Mobilisierung mit einem mitunter ganz offenem Antisemitismus, selbst bei der Regierungspartei, die eine Zweidrittelmehrheit hat, und dazu gibt es in Ungarn eine Oppositionspartei, die mittlerweile bei Umfragen bei über 20% liegt, die schlicht einfach eine Nazi-Partei ist, also die Jobbik. Ja. Die Jobbik ist eine Partei, die irgendwie nicht nur permanent offenen Antisemitismus und Rassismus, insbesondere gegen Sinti und Roma, propagiert, gegen Homosexuelle hetzt, sondern diese Hetze führt regelmäßig zu gewalttätigen Übergriffen und zu Toten. Ja. Und zwar zu mehreren innerhalb von einigen Monaten. Gleichzeitig, das ist ein Aspekt, der bei der ja durchaus vorhandenen europäischen Berichterstattung über Ungarn da ein bisschen untergeht, und deswegen möchte ich den zumindest kurz erwähnen, ist die Jobbik einer der engsten Verbündeten von Mahmoud Ahmadinejad. Der Parteichef von der Jobbik, Gabor Bona, hat bei den letzten Wahlen Ahmadinejad öffentlich aufgefordert, Pasdaran, also iranische Revolutionswächter, als Wahlbeobachter bitte nach Ungarn zu entsenden. Die Europaabgeordnete von der Partei ist eine wüste Antisemitin, ja, die gegen dreckige, verlauste Zionisten hetzt. Das sind Zitate, die alle in diesem günstig zu erwerbenden Buch nachgewiesen sind. Also wenn man das nicht glaubt, kann man das jederzeit dort nochmal genauer nachlesen. Der Parteichef hat seinen Triumph, also seine großen Wahlerfolge, mit dem Triumph, Zitat, sinngemäßes Zitat, von palästinensischen Partisanen gegen israelische Helikopter, ich weiß jetzt nicht, wie er auf die gerade kommt, verglichen und so weiter und so fort. Und insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass zum Beispiel der Vorsitzende der iranisch-ungarischen Freundschaftsgesellschaft im ungarischen Parlament ein Jobbik-Politiker ist und dass aber leider auch die Fidesz, also diese national-konservative Partei, die Schwesterpartei von CDU und ÖVP, ja, die nach wie vor Mitglied der Europäischen Volksparteien ist, ebenfalls die Beziehung zum iranischen Regime deutlich aufbaut, auch auf ökonomischer Basis. Und das alles korrespondiert durchaus mit dem, was ich jetzt dann nicht weiter ausführen werde, was ich aber eben in meiner Einleitung dann doch noch ausführlicher darstelle, um auch diesen schwachsinnigen Islamophobiebegriff etwas zu diskreditieren. Das korrespondiert damit, dass eben auch Parteien wie die FPÖ, ja, die immer als Paradebeispiel für eine islamfeindliche Partei herangezogen wird, und auch Parteien wie die NPD hier in Deutschland, überhaupt kein Problem mit dem Islam haben, sondern wenn dann gegen hier, in, wie Sie das dann in Ihrem ethnopluralistischen Weltbild nennen würden, in Ihrem Kulturkreis sich aufhaltenden Moslems haben. Aber den Islam nehmen Sie übrigens genauso wie Breivik, der immer so als Paradebeispiel für irgendwie den ersten islamophoben Terroristen, wie es dann in vielen Beiträgen hieß, genannt wird. Da merkt man wieder, kein Mensch hat dieses Manifest von Ihnen gelesen. Ja? Wenn man das nämlich tut, wird man nicht nur feststellen, dass das jemand ist, der gleich auf den ersten Seiten gegen die kritische Theorie übrigens hetzt und die für alles Übel dieser Welt verantwortlich macht, ganz so wie die österreichischen Nazi-Burschenschaften, die machen das nämlich auch regelmäßig. Ja, das wird Adorno dann als zersetzender Giftpilz und so etwas beschrieben, genauso wie auch in NPD-Zeitungen. Das findet sich auch bei Breivik. Und dann finden sich auch Passagen über den Islam, ja, wo der Islam, wo sogar ein mögliches Kalifat im Nahen Osten als potenzieller Bündnispartner für seine Bewegung dargestellt wird. Das heißt, solange der Islam sich da aufhält, wo er, in Anführungszeichen, um in deren Jargon zu bleiben, dort, wo er hingehört, ja, also dass so die angestammte Kultur angeblich sei der Leute, ist das eine wunderbare Sache, und schließlich hat man dort die gleichen Feinde. Ja. Das, wie gesagt, nur in aller Kürze dazu. Die Fragen nun, was solche Entwicklungen zum Beispiel wie im Land wie Ungarn bedeuten, was es bedeutet, wenn zum Beispiel der Antizionismus in anderen Linken in Europa noch viel schlimmer und ausgeprägter ist, als das eigentlich in Österreich und Deutschland der Fall ist. Und das kann man definitiv heute so konstatieren. Was all das auch nun für sowas wie eine irgendwie geartete antideutsche Kritik bedeuten kann, darüber reflektiert Clemens Nachbarn unter anderem in seinen Bänden. Wie gesagt, bevor er nochmal diese Begriffe Postnazismus und Postfaschismus Revue passieren lässt, und darüber kann er uns ja eigentlich auch selber ganz viel erzählen. Herzlichen Dank. Ja, ich sage an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für die Einleitung und für die Gelegenheit, dieses Buch und meinen neuen Text da drin vorstellen zu können. Was heißt neuer Text? Er ist letztes Jahr das erste Mal in der Bahamas erschienen und jetzt eben in einer noch wesentlich erweiterten und etwas überarbeiteten Fassung eben in diesem Sammelband abgedruckt. Er geht zurück auf einen Vortrag, den ich das erste Mal Ende 2010 in Bremen auf einer Konferenz mit dem etwas fragwürdigen Titel auf einer Skala von 1 bis 10, wie scheiße ist Deutschland, gehalten habe, wo aber doch einige Fragen gestellt wurden, die eigentlich so einen roten Faden bilden, der die Beiträge, die neuen Beiträge in diesem neu aufgelegten Band durchziehen. Da hieß es zum Beispiel in der damaligen Ankündigung der Veranstalter, dass denn aus der alten deutschen Kritik eigentlich werde in einem Deutschland, wo es mittlerweile keine Walser-, Wehrmachts- oder Geschichtsdebatten mehr gibt, keinerlei Konflikte mehr und Skandale im Umgang mit dem nationalsozialistischen Erbe drohe, wenn da der antideutschen Kritik nicht der Gegenstand abhanden zu kommen. Der Text ist sehr lang und sehr ausführlich geworden und ich kann in dieser Zeit nicht auf alle Aspekte eingehen. Ich möchte zunächst mal an ein paar Bedeutungen und Hintergründe des Begriffes Postfaschismus noch einmal erinnern, die ich in diesem neuen Text auch ausbreite. Die Frage war ja etwas mit Besorgnis gestellt. Ja, was machen wir denn eigentlich, wenn es da diese ganzen Anlässe nicht mehr gibt? Ich denke, dass das für die Kritik eine Erleichterung bedeutet. Denn endlich muss man sich mit Themen wie diesen genannten nicht mehr herumschlagen und die Bestimmung dessen, was deutsch ist, nicht mehr an Objekten vornehmen, die aufs Ganze gesehen den Kritiker doch nur in die Irre führten und längst zu antideutscher Folklore herabgesunken sind. Also was mich betrifft, ich bin froh, dass diese ganzen Geschichtsrevisionismus-, Walser- und Wehrmachtsdebatten endlich vorbei sind. Aber die Erleichterung ist andererseits doch sehr begrenzt, denn die Kritik gewinnt im selben Maße, in dem ihre traditionellen Objekte zum Glück abhanden kommen, leider auch an Aktualität. Und der restliche Text möchte diese traurige Aktualität antideutscher Kritik ausbreiten. Ein paar Stichworte dazu. Aktuell wird antideutsche Kritik, weil sie jetzt unter Beweis stellen kann, dass sie zum Gang der Gesellschaft auch dann und erst recht etwas einfällt, wenn alle vordergründigen Anlässe für ihr Geschäft weggefallen sind. Dass das der Fall ist, dass in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit immer weniger offen auf Auschwitz ihr Gründungsverbrechen hindeutet, liegt wiederum in nichts anderem beschlossen als in der eigentümlichen Konstitution der Bundesrepublik als eines postfaschistischen bzw. genauer gesagt postnazistischen Gemeinwesens. Mit diesem Begriff des Postfaschismus, zu dessen Konjunktur meine Publikationen zum Thema, es gibt da einen Text von 1992, der eigentlich nur quasi unter der Hand zirkulierte, der nie irgendwo abgedruckt war, aber wie mir berichtet wurde, doch einigen Einfluss und einige Bedeutung für Diskussionen damals hatte. Mit diesem Begriff sollte die bundesdeutsche Gesellschaft, die ja nach eigenem Bekunden der freiheitlichste Staat, der je auf deutschem Boden existiert hat, sei und dessen demokratisches Verfassungssystem von sich aus den Bruch mit den autoritären und obrigkeitlichen Traditionen der deutschen Geschichte verbürgen soll, mit diesem Begriff sollte diese Gesellschaft in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt werden, dessen soziale Resultate die Bundesrepublik als Moment ihrer Reproduktion sich einverleibt hat. Eine Gesellschaft, deren Exponenten in Ökonomie und Politik sich seit jeher nach Kräften bemühten, alle Spuren zu verwischen, die auf Auschwitz als auf ihr kollektives Gründungsverbrechen verweisen, sollte mit ihrer barbarischen Geschäftsgrundlage konfrontiert werden. Es galt und gilt nicht, Zitat, den geschickten Wandel einer Gesellschaft zu übersehen, die sich vom Tatort entfernt. Und zwar, indem man, Zitat weiter, an aller perfekten Innenausrüstung der Städte und smarter Psychohygiene die Zeichen wahrnimmt, die auf Auschwitz weisen. Zitat von Frank Böckelmann aus dem Ende der 60er Jahre das erste Mal erschienenen Buch Die schlechte Aufhebung der autoritären Persönlichkeit. Im Deutschland des Jahres 2012 scheinen selbst die letzten Spuren getilgt zu sein. Das fällt einem ganz besonders auf, wenn man seinen Wohnsitz dorthin verlegt hat, wo die Verhältnisse nicht so durchgängig von jener elenden Philosophie selbstbestimmter Knechte, die man auch unter dem Namen Protestantismus kennt, durchherrscht sind und sich mal wieder etwas länger bei den Landsleuten aufhält. Keine besonders spektakulären Veränderungen, man kann sich fast spiegelstrichartig aufzählen, waren früher Innenstadt nahe Altstadtviertel, Viertel auf Abbruch. Sie sind heute ganz im Gegenteil hübsch hergerichtet und vor allem begrünt und vor allem belebt durch massenhaft und in immer größeren Sequenzen stattfindende sogenannte kulturelle Events. Und genau auf der Linie dieses Selbstverständnisses sind die Landsleute ja auch bemüht, zwar nach Kräften bemüht, diesem Trend folgend, nicht als die muffligen, übellaunigen, verstockten, auf sich bezogenen und in sich verschlossenen Duckmäuser dazustehen, als die sie sich selbst und als die andere sie früher taxierten, sondern als fröhliche, offenherzige, feierleinige Zeitgenossen. Stichwort Weltmeisterschaft 2006 und wann war es? Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ich werde da in einen Hexenkessel hineingeschmissen und verdränge es dann gleich wieder, wann es war. Jedenfalls seit dieser WM 2006 bescheinigt man ihnen und bescheinigen sie sich selber eine geradezu südländische Mentalität. Mitunter hat man den Eindruck, sie seien zu Ehrenitalienern befördert worden und im Grunde sogar noch lockerer und freizügiger als diese. Die flächendeckende Xenophilie, also die Begeisterung für fremde Kulturen, fremdes Essen, fremde Religionen, passt natürlich hier ganz genau dazu. Und in diesem Zusammenhang fällt auch die Tatsache, dass die Bereitschaft, abseits von Parteien und Verbänden sich politisch zu artikulieren, mittlerweile nicht mehr nur Angelegenheit eines begrenzten linken Milieus mit bürgerlichem Anhang ist, sondern aus der bürgerlichen Mitte selbst kommt. Allenthalben wird zur Selbsthilfe gegriffen und direkte Demokratie praktiziert. Und die Landsleute, die früher als obrigkeitshörig und staatsfromm galten, lassen sich nun gerne vom in- und ausländischen Feuilleton Zivilcourage und demokratisches Selbstbewusstsein attestieren. Staatsrechter diskutieren mittlerweile ernsthaft die Einführung direktdemokratischer Verfahren ins Grundgesetz. Und ein signifikantes Beispiel der Veränderung galt bis in die 1990er Jahre noch der sogenannte soziale Frieden als das höchste Gut für den Standort Deutschland. So verweisen Ökonomen und Politologen heutzutage im Gegenteil gerne darauf, dass Deutschland über eine solide Protestkultur verfüge, die im internationalen Zusammenhang ein veritabler Standortvorteil sei. Conclusio halten sich die Landsleute also beim Feiern für die besseren Italiener, so beim Protestieren mittlerweile für die besseren Franzosen. Und deshalb ließen sich die deutschen Enragés für ihre zur Schau getragene staatsbürgerliche Empörtheit vom Spiegel gerne zu Wutbürgern nobilitieren, eine Bezeichnung, die von der unvermeidlichen Gesellschaft für deutsche Sprache dann sogleich zum Wort des Jahres 2010 gekürt wurde, wodurch mit Blick auf den zutiefst lächerlichen Zirkus beispielsweise um Stuttgart 21 das Wort Kohlhäsle vielleicht viel angemessener gewesen wäre. All die genannten Phänomene werden also von den Landsleuten auch selber als die Kultur, als Kulturalisierung des öffentlichen Lebens verhandelt, die es dem traditionellen bürgerlichen Bildungsglauben an die verehlende Kraft der Kultur entsprechend mit sich bringe, dass sie sich zum Besseren gewandelt hätten, offener, umgänglicher, beherzter geworden seien. Fasst man also bündig zusammen, dann scheint also schon der bloße Augenschein, selbst die differenziertesten antideutschen Grundannahmen zu widerlegen. Kein Nationalismus im herkömmlichen Sinne, keine Fremdenfeindlichkeit im großen Maßstab, noch nicht mal eine Massenpanik angesichts der schweren Finanzkrise, keine antisemitische Massenbewegung. Im Gegenteil, dafür ist Auschwitz und die Erinnerung daran seit der Merkel-Rede vor 2 Jahren zur Staatsräson erklärt worden. Ohne große Übertreibung könnte man also sagen, spezifisch deutsch ist heute gerade die Abwesenheit von Nationalchauvinismus im Sinne eines bornierten, selbstgerechten Beharrens auf dem als eigen reklamierten und die darin implizierte Frontstellung einer kompakten Majorität gegen eine Minderheit. Schick ist gerade umgekehrt die moralisch aufgeladene, mit allerlei Schuldbewusstsein vorgetragene Selbstverleugnung alles Eigenen und die schier grenzenlose Offenheit für alle sogenannten fremden Kulturen. Das könnte man jetzt natürlich, und es wird ja teilweise auch gemacht, und es gab auch einige Beiträge auf dieser Bremer Konferenz, die das sozusagen als Normalisierung Deutschlands verhandeln wollten. Ich sehe da eigentlich eine gerade Konsequenz eines alten Antifa-Ansatzes, den ich mit dem Begriff Postfaschismus eigentlich schon im Ansatz sabotieren wollte. Weil nimmt man diese Vorstellung an vom hässlichen Deutschen, obrigkeitshörig, jawohlbrüllend, Schmierbauch, Sauerkraut, wurstfressend, ein Duckmäuser vor dem Herrn, Radfahrer, nach oben buckelnd, nach unten tretend. Ihr kennt das alle. Das ist das typische antideutsche Kitschbild, das schon nicht mal mehr in den 90er Jahren wirklich stimmte. Und wer das natürlich im Ansatz bereits mit sich herumträgt, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, also auch diese traditionelle Sicht auf den Nationalsozialismus in Form von Fahnenschwenken, uniformierten Massen, also die These oder diese Vorstellung vom Nationalsozialismus, die gerade das staatszentrierte und das uniformierte in den Mittelpunkt rückt, auch das ist letzten Endes nicht haltbar. Und wer das macht, der ist tatsächlich gezwungen, angesichts dieser Erscheinungen eine Normalisierung zu unterstellen. Das wollte ich mit dem Begriff des Postfaschismus, diese Art von althergebrachten demokratieseligen Antifaschismus, selber sabotieren. Und wenn man das tut, dann setzt dieses neue Deutschland seiner Lesbarkeit eigentlich viel weniger Widerstand entgegen, als wenn man es mit diesen komplett veralteten damals schon zahnlosen Instrumentarium tun würde. Ich habe in diesem Text, den ich schon erwähnt hatte, von 92 geschrieben, eine neue Barbarei, so steht es zu befürchten, wird sich nicht unmittelbar aus dem Geist des Nationalsozialismus speisen, sondern aus dem Widerstand dagegen, nämlich im Gewande von demokratischem Antifaschismus, von Lernen aus der Geschichte und von Political Correctness daherkommen. Also im Jahre 2012 haben wir eine Situation, in der das, was die Linke, und ich rechne jetzt da die Linke als ein gesellschaftliches Massenracket im allerweitesten Sinne, das ungefähr von den Jusos bis zur RAF reicht, und dass sich bei aller Feindschaft untereinander, wie sehr sie sich und mit welch berechtigten oder nicht berechtigten Gründen auch immer an die Kehle wollten, doch an einem erkannten, nämlich an der Feindschaft gegen die Reaktion. Es droht uns was viel Schlimmeres, und im Zweifelsfall sind wir doch so etwas wie eine Gesinnungsgemeinschaft, die zusammensteht. Die eher staatsfrommen, linksliberalen Teile dieser Linken haben das zusammengefasst unter dem Stichwort der Kulturnation. Günter Grass ist ja schon erwähnt worden, und man braucht seine Ausfälle gegen Israel, die es ja nicht erst seit 2011 gibt, sondern auch schon aus den 90er Jahren, kann man Dinge heranziehen. Damals war es übrigens teilweise auch schick in antideutschen Kreisen, Günter Grass als Bündnispartner zu reklamieren, wegen seiner Thesen gegen die Wiedervereinigung 1990, Deutschland denken heißt Auschwitz denken. Einer, der damals, der heute immer noch dieselbe Bündnispolitik macht, nur jetzt nicht mehr gegen Deutschland, sondern für Deutschland, war einer übrigens der vehementesten Befürworter dieser Bündnispolitik mit Günter Grass, ein gewisser Jürgen Elsässer. Völlig übersehen hat man damals, dass dieses Deutschlanddenken heißt Auschwitzdenken von Günter Grass gefolgt war, eingekleidet war von einer großen Sympathiewerbung für Deutschland, weil ein Deutschland, das er sich wünscht, das ist nicht das Deutschland mit militaristischen und obrigkeitsstaatlichen Traditionen, sondern das nette Deutschland, eine Kulturnation. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht davon sprechen, dass das Deutschland des Jahres 2012 sich von dem des Jahres 2000 und dem gesamten Nachkriegsdeutschland dadurch unterscheidet, dass dieses Phantasma von der Kulturnation jetzt tatsächlich wahr geworden ist. Deswegen habe ich meinen Beitrag auch genannt, die demokratisierte Volksgemeinschaft als Karneval der Kulturen. Weil die Kulturnation ist keine, die an die Stelle der alten deutschen Leitkultur eine neue, andere Kultur gesetzt hätte, sondern eben jene grenzenlose Offenheit für alle Kulturen. Und ich möchte in meinem Beitrag heute gerne auf diese Kulturalisierung des öffentlichen Lebens besonders eingehen und möchte nochmal am Ende jetzt eines Durchgangs, der jetzt mit vielen Zitaten gespickt sein wird, nochmal verhandeln, was denn diese Kulturalisierung eigentlich bedeutet, wie man sie einordnen soll. Egal, was in den restlichen 2,5 Monaten dieses Jahres 2012 noch passieren wird. Im Jahr 2012 hat der postfaschistische, postnarzistische Kulturbetrieb gezeigt, was in ihm steckt und wohin es ihre Protagonisten derzeit so drängt. Und wiederum genauer, es waren nicht diejenigen Segmente des Kulturbetriebs, die man traditionell damit assoziiert, sondern es waren jene Segmente, die sich immer schon als fortschrittlich, avantgardistisch, liberal, links oder auf der Höhe der Zeit begreifen oder auch so begriffen werden. Ich spreche hier jetzt im Folgenden besonders über zwei Kulturveranstaltungen dieses Jahres, nämlich von der Kasseler Documenta und vom Steirischen Herbst. Und wie Adorno in dem Kapitel über die Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung bereits ausführt, die Kulturindustrie vergeht sich nicht an der traditionellen Kunst, sondern sie führt bestimmte Bestimmungen der traditionellen Kunst und der Kultur, in die sie eingebettet war, erst richtig zu sich selbst. Diese Festivals haben also ihren Anspruch, ihren kulturellen Auftrag gar nicht verfehlt, sondern sie haben ihn in diesem Jahr geradezu übererfüllt. Sie haben sich nämlich tatsächlich als wahre Festival der Gegenwartskunst präsentiert. Ihre Konzepte waren absolut up-to-date, allerdings in einem Sinne, der komplett affirmativ ist und Ihnen wahrscheinlich selber nicht durchsichtig. Die Gegenwart auf den Begriff zu bringen, ihre inneren Tendenzen an die Oberfläche zu kehren, zum Sprechen zu bringen, in Konstellationen zu bringen, in denen sie lesbar wären, das kann nur, wer über die Gegenwart zugleich hinaus ist, wer seiner Zeit der Gegenwart voraus ist, wie es die traditionelle künstlerische Avantgarde ja bereits im Namen führte. Die angesprochenen Festivals für Gegenwartskunst hingegen sind nur der bewusstlose Ausdruck und Abklatsch ihrer Gegenwart. Jetzt habe ich bereits gesagt, der bewusstlose Abklatsch, aber angesichts der Tatsache, dass ihre Vertreter sich begeistert davon zeigen und begeistert darin hineinfügen, als ein bloßer solcher Abklatsch zu fungieren, lässt daran zweifeln und eher annehmen, dass das Bewusstsein, überflüssig zu sein und trotzdem weiterzumachen mit aller Kraft, Ihnen wohl sehr klar vor Augen steht. Ich abstrahiere hier von einigen Ärgerlichkeiten, die es in diesem kulturellen Jahr auch noch so gab, einer Uraufführung eines Orchesterstücks bei den Salzburger Festspielen beispielsweise, die, und jetzt verstoße ich mal gegen die Pflicht, die unausgesprochene Pflicht gegen Kollegen, komponierende Kollegen, nichts Böses zu sagen, eine unter dem Namen Georg Friedrich Haas publizierende vorweltliche Geldabgreifmaschine ein Orchesterstück präsentierte, für die man vielleicht einen Tag am Computer braucht. Ich abstrahiere auch, dass beim Festival Ultraschall am Beginn dieses Jahres ein jährlich stattfindendes vom Deutschlandradio Kultur und Rundfunk Berlin Brandenburg veranstaltetes Festival für neue Musik durchgängig von ebenso dürren, einfallslosen und ihre Einfallslosigkeit zelebrierenden Stücken bestückt war. Und ich komme gleich auf jene Ereignisse, die wirklich als ein starkes Stück postfaschistischer Kultur gelten dürfen. Und zwar zunächst auf jenes Ereignis, das noch gar nicht so lange zurückliegt, nämlich ziemlich genau einen Monat in dem diese Ereignisse gewissermaßen konvergieren und aus deren Perspektive sie lesbar werden, nämlich die Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises an Frau Judith Butler. Aus der Perspektive des Poststrukturalismus und aus der Perspektive von Judith Butler betrachtet, ergeben dann zum Beispiel die beiden anderen Festivals wieder einen relativ klaren Sinn. Und zwar, ich werde einfach mal kurz eingehen auf ein paar Thesen von Frau Caroline Christoph Bakargiev, die diesjährige Kuratorin der Documenta Kassel, die eine sozusagen vorlaufende Nutzanwendung des poststrukturalistischen Philosophierens aufgebracht hat. Ich finde es völlig falsch und überflüssig, diese Kuratorin zu kritisieren oder ihr Vorwürfe zu machen. Ich denke, man sollte ihr dankbar sein, dass sie mit ihren Thesen den grundsätzlich irren und ins Psychotische gehenden Zug des Poststrukturalismus direkt auf den Punkt gebracht hat. Wer das nicht ganz verfolgt hat, dem möchte ich noch mal ein paar Sachen vorlesen, und zwar ein Interview, das sie der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, im Frühsommer dieses Jahres, unter der Überschrift über die politische Intention der Erdbeere. Alle Zitate, die ich jetzt im Folgenden verlese, ich übernehme die Garantie dafür, dass das Originalzitate sind. Ich habe dem nichts hinzugefügt, und wenn es eine Hinzufügung ist die kenntlich gemacht. Also ich verfahre jetzt einfach im Sinne von Karl Kraus. Es gibt nichts Schlimmeres, als sie einfach zu zitieren. Süddeutsche. Bisher dachten wir, Kunst sei für Menschen da und mache seit der Höhlenmalerei den Menschen zum Menschen. Jetzt werden sie Kunst für Tiere zeigen und loben auch, Zitat, Werke nichtmenschlicher Produzenten. Warum? Frau Bakargiev, Tiere machen auch Dinge. Ein Bienenstock oder ein Spinnennetz sind funktionale, künstliche Elemente der irdischen Kultur, die eine Form gefunden haben. Höhlenmalerei als Kunst zu bezeichnen, geht von unserem Kunstverständnis seit der Aufklärung aus. Das sind Ideen, die erst mit dem Bürgertum aufkommen. Noch nicht mit dem Kunstschriftsteller Giorgio Vasari in der Renaissance und erst recht nicht mit den primitiven Menschen. Es zählt aber auch nach Vasari und nach dem noch älteren Kunstbegriffen, ist Kunst immer für Menschen da, nicht für Tiere. Gibt es keinen Unterschied zwischen menschlicher Kunst und tierischen Erzeugnissen? Frau Christoph Bakargiev, nein, absolut nein. Das ist eine menschenzentrierte Sicht. Natürlich gibt es zwischen allem fundamentale Unterschiede, zwischen meinem Glas Wasser und meinem Blackberry, zwischen Ihnen und mir, aber es gibt wiederum auch keinen fundamentalen Unterschied. Einen Bienenstock zu bauen hat auch einen höheren Sinn. SZ, man könnte also auch einen Bienenstock auf der Documenta ausstellen, ohne Zutun eines Künstlers. Christoph Bakargiev, der Philosoph Martin Heidegger hat gesagt, wir wissen, dass wir sterben müssen, die anderen Tiere nicht. Aber woher weiß er das? Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert großer Entdeckungen. Wir entdecken etwa gerade die Sprache der Krähen. Es ist eine verrückte Idee, noch so, wie sie es tun, über die Tiere zu denken. Vögel bilden Züge am Himmel und fliegen über tausende Kilometer und verständigen sich. Es gibt also Formen, Telepathie und eine Sprache der Tiere. Und Sie wollen nun die Tiere und Pflanzen verstehen? Meiner Meinung nach dürfen sich in einer wahren Demokratie alle äußern. Die Frage ist nicht, ob wir Hunden oder Erdbeeren die Erlaubnis zum Wählen geben, sondern vor allem, wie eine Erdbeere ihre politische Intention vorbringen kann. Ich will Tiere nicht schützen, sondern emanzipieren. Früher hieß es, wir haben allgemeines Wahlrecht, aber die Frauen wählten nicht. Warum sah denn keiner den Widerspruch? Wenn man das Subjekt des Bürgers nur als männlich konstituierte, gab es ja tatsächlich allgemeines Wahlrecht. SZ, warum sollen Hunde wie Frauen wählen dürfen? Warum nicht? Gehört die Welt denn weniger den Hunden als den Frauen? SZ, sehen Sie denn keinen fundamentalen Unterschied zwischen Frau und Hund? Absolut nein. Und ich möchte hinzufügen, im Falle von Frau Christoph Bakargiev sehe ich diesen Unterschied auch nicht. Wir sollten also dieser engagierten Psychotin dankbar sein, dass sie hier die fundamentalen Grundannahmen des Poststrukturalismus, dass also die angeblich fundamentalen Unterschiede zwischen Mensch und Tier oder zwischen Subjekt und der Außenwelt, also alles, was die Spaltungen, die von der traditionellen Erkenntnistheorie oder von der Philosophie verhandelt werden, die das als Logozentrismus, als einen Übergriff einer platonisch-jüdischen Idee letzten Endes brandmarkt und alles auflösen möchte, in einen vorab übergreifenden, machtgestützten Diskurs hier wirklich auf den Punkt gebracht hat. Eine Anzeige habe ich hier übrigens auch noch im Netz gefunden, wo ich dieses Interview ausgedrückt habe. Eine Anzeige, du hast so öfter geworben für diese sehr günstig zu erwerbende Broschüre. Ich mache jetzt auch ein bisschen, Werbung mache ich nicht, aber ich möchte Sie darauf hinweisen. Der ungewöhnliche 18-monatige Hundekalender von April 2011 bis September 2012 gültig, von Caroline Christoph Bakagiev konzipiert, zeigt verschiedene Hund-Mensch- und zwei Katzen-Mensch-Beziehungen, fast ausschließlich Tiere von an der Documenta beteiligten Künstlern und Kuratoren, die zugleich hinter die Kulissen der heutigen Kunstwelt blicken lassen und aufzeigen, was derartige Beziehungen über unsere vielgestaltigen Universen aussagen, in der Königbuchhandlung zu erwerben. Kommen wir zum zweiten großen starken Stück des heutigen Kulturjahres, zum steirischen Herbst. Der steirische Herbst in Graz, ein seit 1968 übrigens von damaligen konservativen Kulturlandesrat ins Leben gerufen, ein sehr profiliertes Festival für Gegenwartskunst. Jedes Jahr gibt es an sich sehr interessante Veranstaltungen und es gab auch immer viel Unfug, wie es bei so Kunstfestivals eigentlich üblich ist. Nachdem also schon in den letzten Jahren zum Beispiel, im letzten Jahr ein Viertel, in dem ich selber wohne, der vierte Bezirk, das Ländviertel, in eine Gated Community als Kunstinstallation verwandelt wurde, wo es also auch Musikveranstaltungen gab, wo ein argentinischer Theatermacher eine Anklage der Konsumgesellschaft formuliert hat, wo es Burger vom Himmel regnete und ein nackter Pianist die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz in der Klavierfassung von Joseph Haydn dazu spielte. Also man hätte geglaubt, tiefer geht es eigentlich nicht mehr, aber es geht. Es geht. Der diesjährige steirische Herbst, er wird jetzt auch am heutigen Tag beendet, stellte sich unter das Motto, die Wahrheit ist konkret, und zwar Truth is concrete. Ein 7 Tage, 24 Stunden Marathon-Camp zu künstlerischen Strategien in der Politik und politischen Strategien in der Kunst. Ich zitiere mal kurz aus dem Vorwort. Die Welt wird eingeleitet mit einem Zitat von Gerd Wilders, Kunst ist ein linkes Hobby. Die Welt ändert sich schneller, als wir folgen können. Der Aufstieg der populistischen Rechten, finanzielle Kahlschläge, die das gesamte europäische Projekt bedrohen, strukturelle Zerstörung von Bildung und Kultur, demokratische Aufstände, islamischer und christlicher Fundamentalismus, Umweltkatastrophen. Wo anfangen? Wo aufhören? Welche Rolle aber spielt Kunst in diesem Rausch von Ereignissen, dem wir kaum folgen und den wir noch weniger verstehen können? Wir haben gelernt, dass es keine einfachen Antworten mehr gibt. Wir trauen keinen Ideologien, folgen aber der Ideologie des Kapitalismus. Wir wissen, dass alles kontingent und relativ ist. Wir ersetzen Kritik durch Kritikalität, Politik durch das Postpolitische, die Moderne durch die Postmoderne und Kapitalismus durch Mehrwert. Wenn aber die Antworten zu kompliziert werden, das werden sie, wenn solche Fragen, glaube ich, gestellt werden, dann wächst das Bedürfnis nach einfachen Lösungen. Und wir, vielleicht tatsächlich linke Hobbyisten, haben, wie es scheint, den Kontakt mit einer breiteren Basis verloren. Was also tun? Muss Kunst dazu beitragen, jene Probleme zu lösen, die Politik und Gesellschaft so lange ignoriert haben? Soll Kunst ein soziales und politisches Werkzeug sein? Kann sie nützlich sein? Zu dem Aspekt des Camps gehe ich nachher noch ein bisschen ein. Ich lese noch einmal, was es da so für Veranstaltungen gab in diesem Camp, wo die Frage gestellt wurde, Truth ist konkret und was soll Kunst eigentlich in der heutigen Zeit denn so ausrichten. Mobiler Salon, the haircut before the party. Der Frisiersalon als sozialer Ort, der Barbier als politischer Gesprächspartner. Aus gemeinsamen Hausbesetzungserfahrungen heraus entstand 2009 das Kollektiv The Haircut Before the Party. In ihren temporären Salons werden die Frisierstühle zum Kommunikationsmittel. Der Haarschnitt ist kostenlos, dafür wird zum offenen Gespräch über Gesellschaft und Politik gebeten. Jeder ist eingeladen, vorbeizukommen, sich scheren zu lassen oder einfach nur so mitzureden. Ich bin da nicht hin, ich weiß nicht, wie ich da dann rausgekommen wäre. Adaption, Herbstausstellung. Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Politik richtet sich ja nicht nur nach außen. Sie geht auch an die Institution selbst und an die kuratorische Praxis. Die Prager Ausstellungsmacher Zbigniew Balladran und Vít Havravnek verstehen sich deshalb bei diesem Projekt mehr als Einladende. In einem gemeinschaftlichen Prozess entwickeln sie nicht nur die Form, sondern auch den thematischen Schwerpunkt von Adaptation gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern. Eher ein Labor für neue Paradigmen, Strukturen, Hierarchien, Kollaborationsformen als eine Ausstellung, ein kollektiver Prozess, der lange vor der Eröffnung beginnt und mit ihr längst nicht endet. Alternative Modelle von Gesellschaft und Zusammenarbeit bilden die inhaltliche Klammer und werden gleichzeitig konkret erprobt. Realness, Respect. Je deutlicher man sich vom medial vermittelten Konsens einer liberalen demokratischen Gesellschaft abgrenzt, umso stärker scheint das Bedürfnis nach der Konstruktion einer Wirklichkeit zu werden, die ihren eigenen Konventionen und Regeln folgt. Realness, Respect zeigt aktuelle performative Entwürfe, die auf die spürbare Differenz zwischen subjektiv wahrgenommener und medial vermittelter gemeinsamer Realität reagieren. Doch wo politische Kunst sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Realität auseinandersetzt, setzt sich schnell die Frage nach der Autonomie und der Stellung des Kunstwerks auf Basis derer Künstlerinnen und Künstler konkrete und kritische Arbeit an gesellschaftlichen Themen leisten. Auch ohne eindeutige Antworten schafft Kunst hier eigene konkrete Wahrheiten. Ich könnte das jetzt noch weiter treiben. 627 Variationen über die Kunst, leer das Stroh zu dreschen. Auf zwei Ereignisse möchte ich ganz besonders noch eingehen. Und zwar, auch beim steirischen Herbst ist es natürlich üblich, wie im postfaschistischen, postnazistischen Kulturbetrieb auch, besonders heikle Sachen nicht selber zu machen, sondern zunächst mal machen zu lassen. Und wer wäre dafür geeigneter als nützliche Idioten einerseits aus den USA oder andererseits auch aus Israel? Zunächst gab es eine Performance mit einem Reverend Billy aus den USA. Und ich lese hier mal aus einer relativ wohlwollenden, aber auch relativ informativen Rezension aus dem Standard vom 23. September. Überschrift mit Haarspray gegen das Böse. Occupy-Luja! Halte es am Sonntag beim Hochamt mit Reverend Billy durch das Camp im steirischen Herbst. Der Prediger wider Umweltzerstörung und Konsum begeisterte. Am Sonntag zu Mittag durfte man sich im Marathon-Camp Truth is Concrete des steirischen Herbstes stärken, und zwar spirituell. Der ehrenwerte Reverend Billy und drei Mitglieder seiner, Achtung, Church of Stop Shopping, hatten die Gemeinde, die dicht gedrängt auf Erlösung hoffte, binnen Minuten aufgewärmt. Mit dem Occupy-Motto We are the 99% zogen zwei Sängerinnen und ein Sänger in den Black Cube, das ist ein Veranstaltungsort dort gewesen, ein. Dann folgte der Reverend und wie er sich für eine Gospelmesse gehört, wurde bald geklatscht und mitgesungen. Free Speech, Free Press, Free People. und hin und wieder ein affirmatives Eimern auf die Bühne geschmettert. Reverend Billy, der sich kurz vor seinem Auftritt noch einmal eine Ladung Haarspray in die Frisur geknallt hatte, sprach von der Apokalypse. Genau wie das auch rechtsradikale Prediger machen, die sich so anziehen wie ich, Zitat. Doch statt den Menschen Angst zu machen, wolle er ihnen Hoffnung und Mut zur Veränderung geben. Change-Luja und Occupy-Luja, rufen Erleuchtete rundum. Und diese Veränderung sei dringend nötig, denn das mit der Apokalypse stimme ja wirklich, sagt der Reverend, und wechselte auf seiner virtuos gespielten Klaviatur vom Protest gegen den Konsumismus, der sogar das Ende der Welt noch vermarktet, zum Umweltschutz. Diese Diskussion über globale Erwärmung sei etwas altmodisch, da der Klimawandel doch längst stattfindet. Es gehe tatsächlich schon ums Eingemachte und er fürchte sich ganz konkret um die Zukunft seiner zweijährigen Tochter. Dann kriegt die Ölindustrie ihr Fett ab und man sinkt gegen eine Ölpipeline unter dem Hudson River. Dort hat in New York, dort hat Billy Talen, der hinter der Kunstfigur des Reverend steckt, sein Handwerk beeindruckend gelernt. Er ist witzig, eloquent, unterhaltsam und bringt mit seinen stimmgewaltigen Sängerinnen seine Botschaft leidenschaftlich rüber. Ganz im Ernst. Dabei spielt er nicht nur herrlich mit der Dramaturgie manipulativer Prediger, während er diese entlarvt, er bringt auch den Staat an seine Grenzen. Also, das war ein Projekt, wo im Stile eines rechtsradikalen Predigers wahnsinnig ironisch natürlich gegen die Apokalypse, die vom Konsumismus ausgeht, gewettert wurde. Zweites Projekt, das relativ bemerkenswert war, war das Rebranding European Muslims, also den von Islamophobie schwer bedrohten europäischen Muslimen soll angesichts dieses allseits beklagten Aufmarsches der europäischen Rechten ein neues Image verpasst werden. Und das hat eine Gruppe aus Israel übernommen beim Steirischen Herbst. Und ich lese da auch wieder aus einer Rezension des Standards. Muslime in Europa, ein Würstelstand, der immer ein Würstelstand bleibt. Werbeexperten präsentierten in Graz ihre höchst unterschiedlichen Vorschläge zum Thema Rebranding European Muslims. Eigentlich ist Rebranding European Muslims nur ein Kunstprojekt, das der Steirische Herbst am Freitag in einer Gala präsentierte. Doch nicht nur ein etwas mehr an Security verwies auf die Brisanz. Das Image der wachsenden muslimischen Bevölkerungsgruppe in Europa bleibt ein heißes Thema. Aktuell ist es ein YouTube-Video, das zu gewaltsamen Protesten in der islamischen Welt führte. Von einem erbärmlichen Machwerk von Israel-Hassern sprach der Wiener SP-Politiker Omar al-Rawi in seiner Gala-Eröffnungsrede. Ein Bruchteil von einem Promille der muslimischen Weltbevölkerung liefert jene Schlagzeilen, die die Provokateure intendiert hatten. Diese negativen Bilder bestimmen einmal mehr die öffentliche Meinung, beklagte al-Rawi. Die israelische Künstlergruppe Public Movement versucht nun Abhilfe zu schaffen. Die Künstler formulierten Thesen zur europäischen und europäisch-muslimischen Identität, die, so meinen sie, beide unbrauchbare, aber gleichzeitig auch formbare Konstrukte seien. Man beauftragte drei Agenturen mit dem Entwurf einer Kampagne, die ein positives Image für Europas Muslime prägen könnte, und lud mit Plakaten in Berlin und Graz die Angela Merkel provokant mit »Der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert«, zitierten zur Gala. Umrahmt von einer Bauchtanz-Performance und einer Beet-Session mit Imam, ironische Distanz war keine zu bemerken, bemerkt sogar der Standard an dieser Stelle, dessen Redakteurin Gudrun Harrer eigentlich sonst alles durchgehen lässt. Also umrahmt von einer Bauchtanz-Performance und einer Beet-Session mit Imam drehte sich alles um den, so wie es im Werberjargon heißt, Pitch. Die Agenturen präsentierten höchst unterschiedliche Konzepte und das Publikum wählte am Ende seinen Favoriten. Am radikalsten erwies sich der Vorschlag des in Somalia geborenen Schweden Gulid Mohammad von der Agentur Love Tänzer in Stockholm. Er wollte 40 arbeitslose Jugendliche von Tür zu Tür schicken und in Gesprächen sollten Europäer überzeugt werden, ihre Vornamen in Mohammed oder Fatima ändern zu lassen und so die Normalität der Präsenz des Islams in Europa zu unterstreichen. Auf soziale Netzwerke setzte Daniel van der Welden von Meta Haben. ein Niederländer. Er schlug eine Internetkampagne vor, die sich insbesondere über islamophobe Rechtsaußenpolitiker lustig machen würde. Zum Sieger gekürt wurde jedoch der bekannte Wiener Werber Marius Jan Demner von Demner, Mercicilek und Bergmann. In seinem Vorschlag Look Twice geht es darum, in europäischen Alltagsszenen lateinische Buchstaben durch vermeintlich arabische Lettern zu ersetzen. Also ein arabisch anmutender Schriftzug, der sich dann als Würstelstand beispielsweise entpuppt. Erst bei genauerem Hinsehen, das auch zum Nachdenken anregen soll, denken Sie hier mal mit, ist der Würstelstand wieder als Würstelstand zu dechiffrieren. Nach dem Sieg von Look Twice mit einem bescheidenen Budget soll Look Twice mit einem bescheidenen Budget weiterentwickelt werden. Also das war eine Gala, dafür gibt es öffentliche Gelder für den steirischen Herbst, das nur mal der Vollständigkeit auch angemerkt. Das Ganze wurde noch davon gekrönt, dass es auch eine andere Veranstaltungsdramaturgie gab. Normalerweise findet der steirische Herbst ja an vielen Orten über die Stadt Graz verteilt statt. Heute fand fast alles in einem Camp statt. Also man hat sich freiwillig die Existenzform des Camps verordnet, in Anlehnung an die üblichen sogenannten Widerstandsformen. Und eine Künstlergruppe, eine Architektengruppe Raumlabor Berlin hat dafür auch, das ist also einer anderen Zeitung, die Furche, eine katholische Zeitung, hat hier eine Rezension des steirischen Herbstes geschrieben. Diese Architektengruppe Raumlabor Berlin fabrizierte aus Rest- und Sperrmüllmöbeln eine Protesteinrichtung für alle Fälle. Vor dem Thalia-Areal stellte man einen Glasturm aus alten Fenstern und Türrahmen auf, ein fragiles Blockhaus. Nicht Blockhaus, sondern ein Blockhaus. Wie der Internetblock, ne? In dem unten Dauerberichterstattung stattfand und, besonders bemerkenswert, oben der, wiederum, Zitat, Garten des biologischen Ungehorsams wucherte. Man konnte der amerikanischen Aktionskünstlerin Catherine Ball beim Hegen und Pflegen ihrer grünen Guerilla-Oase zusehen. Experimentiert wurde dort mit mutierten Fruchtfliegen, pestizidresistenten Pflanzen und der Pilzart Schopftintling, dessen Wachstumskraft Asphalt brechen kann. Maximal zu fünft konnte man dort, denn für mehr war das Glashaus von der Baubehörde nicht zugelassen worden, über ethische und ökologische Konsequenzen biologischen Ungehorsams mit der Künstlerin diskutieren. Also, das war der steirische Herbst 2012. Also, eine Existenzform oder eine Präsentationsform des Camps. Man kann sagen, es war so eine Art überdimensioniertes Kunst-Taisee, wo Erweckungs- und Gemeinschaftserlebnisse veranstaltet wurden. Ganz auf der Linie, die sich schon länger abgezeichnet hatte, kann man eigentlich hier nur von einer ganz freiwilligen und freiwillig verordneten Selbstabschaffung der Kunst und ihren Übergang in Kitsch und Erbauung sprechen. Das Sakrale, was da eben mit dem Stichwort Taisee und Basischristentum anklang, kommt nicht von ungefähr. Also auch eine Ausstellung eines 1976 zum Priester geweihten und dann 1977 von seinem Priesteramt wegen Heirat wieder entbundenen Alois Neuhold, der sich selbst Neuwalis nennt, wurde hier vom steirischen Herbst selber protegiert. Man kennt das alles, was hier versammelt ist, und man glaubte es eigentlich schon längst versenkt. Also alles, was einen an der bundesdeutschen Linken und insbesondere an der bundesdeutschen Ökologie- und Alternativbewegung jemals störte, feiert hier wieder mitten im Segment Gegenwartskunst fröhliche Urstände. Genauso wahnhaft, genauso entgrenzt wie das, was Adorno an den protestierenden Studenten der 60er Jahre schon als Pseudoaktivität diagnostizierte. die Pseudoaktivität, die mangels Wirksamkeit, die sie unter den bestehenden Verhältnissen entfalten kann, zu einer Ersatzhandlung gerät, und zwar einer Ersatzhandlung, die rein selbstbezüglich in sich verharrt. Ersatzhandlungen, die politisch intendiert sind, aber rein selbstbezüglich in sich verharren, tendieren aber von selbst zum Theater und zum Spektakel. Und das ist nichts anderes, als dass hier eine Fusion stattfindet von jener politischen Pseudoaktivität, wie sie die letzten 40 Jahre geprägt haben und deren Protagonisten sich jetzt viel darauf zugute halten, dass das neue Deutschland und die Nachkriegsgesellschaften, man sieht, Österreich holt schwer auf an dieser Front, nun endlich eine freundliche Kulturnation oder eine Kulturennation geworden sind, wie man eigentlich genauer sagen muss. Und ja, jene politisch intendierte Pseudoaktivität, die Ersatzhandlung ist, lappt also aus eigener Schwerkraft in die pure Selbstdarstellung und damit in die Ästhetisierung ihrer selbst. Den Karneval der Kulturen habe ich als Überschrift meines Beitrags auch und nicht zuletzt deswegen gewählt, weil jene Kulturalisierung des Daseins, wie wir sie also auf breiter Front mittlerweile beobachten, auf jenen Sozialcharakter zielt, auf jenes nachbürgerliche Subjekt, dessen entscheidende Frage es ist, sich freiwillig selbst zu entindividuieren. Und das ist die fundamentale Frage jener Massendemokratie, jeder Massendemokratie. Und ich verweise einfach nochmal auf jenen Text von Rainer Rothermund, von dem ich ein Zitat als Motto meinem Text vorangestellt habe, auf seine großartige Nationalsozialismus-Studie Verkehrte Utopien von 1980, wo er eben diesen Begriff der subjektiven Entsubjektivierung prägt, als die Kardinalfrage jeder modernen Massendemokratie, auf die letzten Endes vor 1933 nur die Nazis eine Antwort gehabt haben. Die subjektive Entsubjektivierung oder die freiwillige Entindividuierung ist das, was der Nationalsozialismus im großen Stil, und zwar auf seine Art, natürlich noch unter sehr etatistischen Vorzeichen, ins Werk gesetzt hat. Martin Heidegger und seine Seinsphilosophie, das Sein, dem man sich freiwillig ausliefern und überantworten muss. Jenes Sein, das nicht zu ergründen ist, über das nicht vernünftig zu rechten ist, sondern dem man sich nur in der Tat durch die freiwillige und rückhaltlose Parteinahme überantworten kann, ist der Philosoph dieser freiwilligen Entindividuierung, die der Nationalsozialismus ins Werk setzt. Die postfaschistische Bundesrepublik bewahrt diesen harten Kern des Nationalsozialismus, diese freiwillige Entindividuierung, zunächst ebenfalls in vermittelter Form, und die neuen Formen, auf die ich jetzt gleich, ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, ich werde einen kleinen Beitrag aus meinem Text jetzt noch mal dazu verlesen, die postfaschistische Bundesrepublik ist die Rechtsnachfolgerin des bundesdeutschen Staates, und nicht nur die Rechtsnachfolgerin, sondern auch die Nachfolgerin, indem sie diese freiwillige Entindividuierung und die Resultate, die diese gesellschaftliche Strategie gezeitigt hat, sich als ihre sozialen Resultate einverleibt und ihre Runderneuerung, die wir in den letzten 20 Jahren ungefähr konstatieren konnten, und die letzten 10 Jahre waren relativ sprunghaft, sind gekoppelt mit jener Konjunktur des sogenannten poststrukturalistischen Philosophierens, und ich würde Frau Butler rundweg als die modernisierte und postfaschistische Variante jenes heideggerschen Philosophierens bezeichnen, die nämlich die eigene Unterwerfung, und die Literaturwissenschaftlerin Frau Geulen sprach in ihrer Laudatio in der Paulskirche ganz unumwunden davon, dass Butlers Philosophieren mit Adorno nichts gemein habe und dass es völlig klar sei, dass das Philosophieren, das sie vertritt, einen Unterwerfungsakt unter dem Diskurs erfordert. Und Frau Butlers Philosophie, und sie möge hier einfach nur als Pars pro Toto stehen, ist tatsächlich diejenige, die den ästhetischen Selbstgenuss der eigenen Unterwerfung, der eigenen Funktionalisierung, und zwar im ganz unmittelbaren Sinne, der eigenen Selbstentleibung letzten Endes daraufhin zielt das Jahr, zu inszenieren versteht. Jene Existenzialisierung des bürgerlichen Daseins zum permanenten Krieg des Diskurses. Nochmal an ein paar Sachen zur Kulturindustrie erinnert. Und ich habe diesen Text vor der Documenta und vor dem steirischen Herbst geschrieben und manche Thesen erschienen mir zu der Zeit, nur 2 Jahre her, also ein bisschen übertrieben. Mittlerweile sind sie einfach nur eine Deskription dessen, was sich mittlerweile ereignet hat. Die Kulturindustrie beseitigt die produktive Spannung zwischen Kunstobjekt und Rezipient durch die demokratische Zurichtung der Kunstwerke fürs unmittelbare Bedürfnis, ebenso wie durch die Produktion von Kulturwaren nach gleichermaßen standardisierten wie auf spezifische Wirkung berechneten Schema. Statt verallgemeinert zu werden, wird Kunst demokratisiert, das heißt dem Volksvorurteil unterworfen und auf diese Weise dem Bestehenden gleichgemacht. Und auf der anderen Seite organisiert die Kulturindustrie, und das scheint mir jener aktivistische Zug, also jener wirklich im wahrsten Sinne zerstörerische Zug, wie er sich auf der Documenta und auch beim steirischen Herbst manifestiert hat, organisiert die Kulturindustrie eine Existenzialisierung des Daseins, indem sie die alltäglichsten und unscheinbarsten Dinge, Phänomene, Vorgänge, also Frisiersalon wird zum politischen Ereignis, mit Bedeutung und Sinn befrachtet, alle Lebensbereiche mit den Insignien von Kunst und Kultur aufwertet. Sie ist mit anderen Worten das entscheidende Medium der Substantialisierung des Tauschwerts und des subjektiven Bedürfnisses. Mit der Konsequenz, dass das, was an den Produkten vor allem anderen nachgefragt wird, deren symbolischer Wert ist, die Tatsache des Dazugehörens, das Versprechen von Unmittelbarkeit und Gemeinschaft. Mit dieser Substantialisierung des Tauschwerts wird der alte Fetischcharakter der Ware verabsolutiert und gerät als Verabsolutierter an den Punkt, von wo er zur Vernichtung der dinglichen Existenz seines materiellen Trägers und der politökonomischen Vermittlungen, deren Elementarform die Ware ist, weitertreibt. Der Nationalsozialismus war auch darin die negative Aufhebung des Kapitals, als er den Bankrott der Ökonomie auch als Zerstörung der Ware bewusst vollstreckt, und zwar in frei flutenden Gemeinschaftserlebnissen, die im Krieg ihren Fluchtpunkt haben, im objektlosen, ebenso asketischen wie enthemmten Selbstgenuss der Masse, die in blindwürdiger Vernichtung der auserkorenen Antisubjekte um sich schlägt, um die an sich längst vollzogene eigene Selbstzerstörung einstweilen hintanzuhalten. Wer das Publikum in der Paulskirche zum Beispiel gesehen hat vor einem Monat, Alex Gruber und ich waren ja dann drin und haben uns extra schön in Schale geworfen, unsere guten Anzüge angezogen, um ja nicht aufzufallen und als mögliche Störer vielleicht nicht durchgelassen zu werden. Einen Blick oder ein Schlaglicht auf die Substantialität bürgerlicher Verkehrsformen in Deutschland hat das auch darauf geworfen, dass also die Anwesenden dort drin tatsächlich reif fürs Camp waren. Sie sah genauso aus, schon in ihrem Erscheinungsbild. Und also typisch entkernte nachbürgerliche Subjekte, die es eigentlich ins Camp zieht, also das traditionelle Wohnen, das traditionelle Spazieren, also alles, was man mit traditionellen bürgerlichen Verkehrsformen und sei es auch nur einem oberflächlichen Erscheinungsbild nach völlig fahren gelassen haben, genauso wie sie ihre Kriterien haben fahren gelassen bei der Wahl von Frau Butler zur Adorno-Preisträgerin. Also es ist völlig unsinnig, ihre Philosophie noch weiter zu denunzieren oder zu kritisieren, sondern es muss danach gefragt werden, wohin es diese Subjekte eigentlich wieder zieht. Also vom Sozialcharakter her wären sie, wenn man diese traditionellen traditionellen Kategorien der Faschismuskritik in Anschlag bringen würde, eigentlich reif zum Marschieren und reif eingesammelt werden für eine reaktionäre, konformistische Massenbewegung. Und einstweilen ist es der Poststrukturalismus, der bewusstlose Ausdruck dessen ist, dass das bürgerliche Dasein selber mit den Bestimmungen des Kriegers, des Diskurses, der Guerilla und ähnlichen Bestimmungen aufgeladen wird. Ich möchte das Ganze beschließen mit einer Antwort auf die Frage, was ist deutsch, was ist typisch deutsch? Das war der Beginn meines Vortrages, das war ja auch die Frage, die sich diese Bremer Konferenz gestellt hat, ist antideutsche Kritik eigentlich noch aktuell? Und das hängt einfach an der Frage, was ist eigentlich deutsch? Und ich möchte diese Frage, obwohl ich da auch ein paar Vorschläge in meinem Text stehen habe, mal außen vor lassen und gebe das letzte Wort an einen meiner liebsten Schriftsteller. Kaufen Sie sich unbedingt alle Romane von ihm, vom österreichischen Schriftsteller Wolf Haas, die vielen tollen Romane mit dem Privatdetektiven Brenner. Und es gibt ein neues Buch mit dem schönen Titel Verteidigung der Missionarsstellung. Und im ersten Kapitel, wo der Hauptprotagonist dieses Romans sich unsterblich in eine Burgerverkäuferin in London verliebt, und sie so ein bisschen, ja, er ist der Sohn einer, also er kommt ursprünglich aus Bayern und seine Mutter ist mal zu den Hopi-Indianern gegangen und deswegen ist er teilweise bayerisch, teilweise indianisch. Und sagt seine Angebetete zu ihm, so denkst du aber nur, weil deine Mütter, also sie sagt nicht Mutter, sondern Mütter, dich mit einem Indianer gemacht hat. Das hat bestimmt viele Schwierigkeiten gemacht. Und jetzt willst du mehr rational sein als reine Deutsche. Du willst der Superdeutsche sein. Rational, also der engstirnige Deutsche, das ist noch das Bild, das da dahinter steht. Darauf sagt der Protagonist, leider sprichst du hier Unfug. Meine Mutter war typisch deutsch, indem sie beschloss, bei den Hopi zu leben. Zu den Indianern fliegen und Schamanismus machen. Das ist typisch deutsch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.